Herzlich willkommen zu Omega Tau, Wissenschaft und Technik im Kopfhörer. Omega Tau ist zu Hause unter omegataupodcast.net. Dort finden sich auch alle anderen Episoden und diverse Wege, uns zu erreichen. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Omega Tau. Heute gibt es mal wieder eine Episode von mir. Die Folgen, die ich dieses Jahr produziert habe, waren ja relativ wenige. Das lag daran, dass ich einfach ziemlich eingespannt war mit anderen Themen und deswegen einfach nicht so viel Zeit und Muße hatte für Omega Tau. Immerhin haben Markus und ich es ja dieses Jahr geschafft, relativ viele Episoden zusammen zu machen. Und auch für den Dezember haben wir nochmal ein gemeinsames Interview geplant. In dieser Folge geht es jetzt um das Thema Hütehunde. Und zwar war ich Ende September im Schönbuch, das ist eine Gegend südlich von Stuttgart. Und dort habe ich Hanni Deckert getroffen, die seit vielen Jahren Hütehunde ausbildet und züchtet. Und sie hatte auch zwei ihrer Hunde dabei, Star und Willi, damit sie mir dann auch ein bisschen was praktisch zeigen konnte. Schafe waren dort auch. Das heißt, diese Episode hat den typischen Aufbau unserer Vorort-Episoden. Im ersten Teil ist es ein reines Interview, das allerdings ein paar Mal unterbrochen wird von den Anweisungen von Frau Deckert an ihre Hunde. Und im zweiten Teil geht es dann in die Praxis. Das heißt, dort hat Frau Deckert mit einem ihrer Hunde dann gearbeitet, mit den Schafen, die dort sind. Das hat sich leider nicht so gut auf die Audioqualität ausgewirkt. Das war einfach schwierig, weil da eben auch viel Bewegung und viel schnelle Reaktionen drin waren und das ist nicht so leicht, das aufzunehmen. Von daher würde ich euch empfehlen, wenn ihr diese Episode in einer lauten Umgebung hört, hört euch vielleicht nur den ersten Teil an, weil im zweiten Teil ist es dann eventuell etwas anstrengend. Und hört euch den zweiten Teil dann an, wenn ihr in einer ruhigen Umgebung seid. Da habt ihr dann wahrscheinlich mehr davon. Jetzt wünsche ich euch aber erstmal viel Spaß und es geht wie immer los mit einer Vorstellung unseres Gasts. Also mein Name ist Hanni Deckert. Ich züchte und halte Australian Shepherds. Beruflich führe ich eine Hundeschule und bilde Hunde und ihre Menschen dazu aus, sich ordentlich zu benehmen, ein bisschen Sport zu machen, Probleme abzubauen etc. Und im Privatleben sozusagen bilde ich meine Hunde an den Schafen aus, zum Helfer des Bauern oder des Schafhalters halt. Ne? Mhm. Und Australian Shepherds ist eine Hütehunderasse? Ja, der Australian Shepherd ist eine Hütehunderasse. Der Name sagt ja Australien, aber eigentlich kommt er aus den USA. Das ist ein geschichtlicher Hintergrund, warum er den falschen Kontinent im Namen hat. Mhm. Gut, vielleicht sprechen wir am Anfang so ein bisschen über Hütehunde allgemein oder vielleicht sollten wir vorwegschieben, wir sind jetzt hier momentan draußen auf einer der Wiesen, die Sie gepachtet haben, um ihre Schafe zu halten. Das heißt, Sie haben auch ein paar Schafe, eben um die Hunde auszubilden. Ja, ich habe im Sommer über so circa 40 Schafe, manchmal mehr, manchmal weniger. Im Winter natürlich nur die Mutterschafe. Mhm. Und hier liegen auch zwei Hunde bei uns in der Nähe, da werden wir gleich noch praktisch was machen. Und das sind eben Australian Shepherds, die zu den Hütehunden gehören. Genau, der Australian Shepherd ist ein vielseitiger Hütehund, der also nicht nur Schafe hütet, obwohl der Name Shepherd ja ein Schafhüter, den Schafhüter bezeichnet. Der Australian Shepherd kann eben auch Rinder hüten oder Geflügel oder Schweine oder was man halt so auf seinem Hof hat, was man halt bewegen muss. Mhm. Ich habe jetzt in der Vorbereitung gelesen, es gibt bei den Hütehunden irgendwie nochmal so eine Unterteilung. Ich weiß nicht, ob die allgemein gebräuchlich ist. Ich habe gelesen, es gibt Hirtenhunde, Koppelgebrauchshunde und Herdenschutzhunde. Ja. Eigentlich gibt es Hütehunde und Hirtenhunde. Quatsch, es gibt Hütehunde und Herdenschutzhunde. Mhm. Der Herdenschutzhund ist zum Schutz der Herde da. Mhm. Das heißt, er wohnt bei den Schafen und verteidigt die, wenn der Hirte nicht da ist und verteidigt die gegen Einbrecher, Diebe, Wölfe, Bären, was auch immer. Der Hütehund ist zusammen mit dem Hirten unterwegs und er hütet sie. Das heißt, er arbeitet auf Anweisung des Hirten. Der Herdenschutzhund arbeitet selbstständig, nicht auf Anweisung. Und der Herdenschutzhund hält die Herde auch nicht zusammen? Nein, der denkt, er wäre ein Schaf. Er wird meistens schon mit 4, 5 Wochen mit der Mutter zusammen, kommt dieser Wurf in die Herde. Und dann denken sie, sie sind ein Schaf. Sie sind sozialisiert auf Schafe. Schafe sind dann keine Feinde für sie. Und deswegen hüten sie die Schafe nicht. Der okay. Hütehund hütet das Schaf und ist quasi ein Wolf. Und deswegen geht das Schaf zur Seite, weil der Wolf kommt und sagt, ich fress dich, wenn du nicht gehst. Mhm. Deswegen macht der Herdenschutzhund, soll das nicht machen. Und der Hütehund, verteidigt der auch die Herde? Der Hütehund hat in den allermeisten Fällen auch einen hohen Wach- und Schutztrieb, weil bei uns kommt es ja seltener vor, aber wenn sie jetzt auf dem Balkan sind, da kommen ja Viehdiebe und sonstige Leute vorbei, die nicht gerade nett zu ihnen sind, ja, und die Schafe stellen wollen, sie berauben wollen, und dann soll auch der Hütehund aufpassen. Mhm. Das heißt, man hat einen gewissen Wach- und Schutztrieb, er behütet die Herde nicht nur im Sinne von, ja, eigentlich behütet er sie, er beschützt sie. Ja. Und dazu gehört aufpassen dazu. Wenn einer meinen Schafen was will, dann geht es denen an den Kragen, wenn der Hund dabei ist. Ja. Und würde der die Herde auch gegen einen Wolf verteidigen oder ist er dafür dann sozusagen zu sehr Wolf? Der Hütehund ist im Prinzip zu klein und zu leicht. Ein Herdenschutzhund ist viel größer. Ein Herdenschutzhund fängt mal an bei 75, 80 Zentimeter Stockmaß. Ja, meine Aussicht, der Willi ist der Größte. Der hat 56 Zentimeter Stockmaß, 24 Kilo, keine 70 oder 80 Kilo. Da kommt er nicht gegen an. Ein Wolf ist ja also 70, 80, 90 Zentimeter, je nach Gegend, und hat auch 70 Kilo. Das schafft er nicht. Mhm. Okay. Ja. Und sie brauchen natürlich mehrere Herdenschutzhunde, auch für einen Wolf, weil der Wolf tritt meistens nicht alleine auf. Mhm, ja, die schaffen das nicht. Die kriegen den. Der Wolf ist viel wehrhafter, viel kampfbereiter. Es geht um sein Essen. Ja, ja. Da muss der Hund auch stark und wehrhaft sein. Und in den allermeisten Fällen ist es nicht wirklich so, dass der Herdenschutzhund völlig alleine ist, sondern der Hirte schläft ja da auch irgendwo in seinem Wagen, in seiner Hütte und kommt durchaus mit dem Knüppel oder auch mit anderen Sachen, mit der Axt oder was zu Hilfe und hilft seinem Hund, den Wolf zu vertreiben oder zu töten. Mhm. Ja, so völlig allein sind die in den seltensten Fällen. Mhm. Ja. Also Herdenschutzhund, da gibt es ja diesen Kangal, das ist glaube ich ein türkischer Herdenschutzhund. Kangal kommt aus der Türkei. Ja. Das sind diese großen, die sieht man manchmal, das ist ja so ein bisschen so ein Modehund geworden, die sieht man manchmal in der Stadt, das sind diese sehr großen, die so ein bisschen aussehen, fast wie so ein Bär, so blondes Fell, sage ich mal. Ja, der Herdenschutzhund hat, je nachdem aus welcher Region er ist, ein unterschiedliches Fell. Die einen sagen, sie möchten zum Beispiel einen weißen oder einen grauen Hund, damit er in der Herde nicht auffällt. Mhm. Die anderen sagen, sie möchten einen in einer anderen Farbe, damit er auffällt. Je nach Philosophie macht man es so oder so. Mhm. Ja. Die Hunde sind aber sehr groß, weil sie sonst nicht gegen den Wolf ankommen. Ja. Ein Dackel hilft da auch nicht, außer dass er Krach macht. Und sie sind natürlich auch sehr wehrhaft. Sie müssen auch mutig sein. Auf der anderen Seite sehr großzügig und gutmütig den Schafen und den Lämmern gegenüber und auf der anderen Seite sehr wehrhaft gegen Angreifen. Und die sind aber, glaube ich, so als Familienhunde nicht ganz einfach, weil die eben sehr selbstständig arbeiten und ihren eigenen Kopf haben und auch gerne einfach viel draußen sind und so. Ja, man muss den Herdenschutzhund, wenn man den als Familienhund möchte, natürlich schon auch erziehen. Muss man natürlich mindestens so früh anfangen wie mit jedem anderen Hund, sprich mit 8 oder 9 Wochen, wenn man ihn bekommt. Ja? Aber es ist kein Hund, mit dem man jetzt wunderbar Agility oder Obedience und Tieren spielen kann, das liegt nicht in seinem Naturell. Das ist das Naturell des Hütehundes. Der hat diesen Will to please seinem Menschen gegenüber. Mhm. Der Herdenschutzhund, ich komme ja vielleicht auch mal auf meine Weide mit einem Käufer, der Schafe kaufen möchte, mit dem Tierarzt, ja, mit irgendeinem, der sich das angucken will. Da muss er natürlich so weit gehorchen, dass er den nicht vertreibt. Mhm. Ja, sonst kann ich meine Schafe weder verkaufen noch behandeln. Oder ich muss ihn halt wegsperren vorher. Ja. Ja, also einen gewissen Gehorsam braucht er auch. Aber er ist nicht so punktgenau zu steuern, wie man das von vielen Border Collies im Sport oder auch auf den Trails kennt. Ne? Zwei Schritt rechts, 1 geradeaus, 2 rückwärts und anhalten. Ja. Das macht der Herdenschutzhund nicht. Ja. Verbiegen lässt er sich nicht. Mhm. Okay. Ja. Und dann haben wir natürlich das Problem, die Leute haben ein Reihenhaus und einen 50 Quadratmeter Garten. Und das ist für diesen Hund zu klein. Mhm. Die kommen aus Gegenden, wo natürlich mehrere Hunde Tausende von Schafen bewachen. Mhm. Ja, wenn sie nach Ostdeutschland gehen, wo die Wölfe über Polen und die UdSSR einwandern oder Richtung Italien, Schweiz, ja, das sind größere Ländereien, als die wir hier haben. Ja, und dieser Hund braucht den Platz, der braucht den nicht zum völlig chaotisch rumrennen, aber der will diese Grenzen abschreiten und sich da bewegen und er will einfach da gucken können und er braucht diesen Raum. Ja. In einem Reihenhaus mit 3 Kindern ist er sicher nicht wirklich gut aufgehoben. Ja. Ja. Okay, und jetzt der Hütehund, dazu im Gegensatz, der ist eben kleiner, agiler, der muss ja auch viel mehr rumrennen. Genau, muss sich ja bewegen können. Ja. Ja. Der große, schwere Hund, der fällt ja irgendwann um, wenn er dann den Berg dreimal rauf und runter rennen soll. Ja. Ja. Der Hütehund ist viel agiler und viel wendiger. Es gibt ja ganz ganz kleine, zum Beispiel ein Berger de Pyrénées, der hat vielleicht 40 Zentimeter, ja, und es gibt eben auch ganz große, die Altdeutschen gehen natürlich auch schon an die 70, 80, die altdeutschen Hütehunde, mhm. sind aber entsprechend leicht und schmal, mhm. ja. Und der Hütehund hat das, was der Engländer oder der Amerikaner als will to please, dieses Gefallen wollen, bezeichnet, ja. Er möchte, wenn er aus einer guten Zucht ist, mit mir zusammenarbeiten. Er will immer das tun, was ich jetzt gerne möchte. Mhm. Ein bisschen ein paar Bögen auf dem Weg dahin, ein paar Klaufen gibt's natürlich immer. Ja, weil manchmal unsere Interessen ja auseinandergehen. Aber im Grunde genommen wartet er nur darauf, dass ich ihm eine Anweisung gebe und er die dann endlich mal ausführen kann. Ja, ja. Und es gibt eben eine sehr große Vielzahl auch an Hütehunderassen, haben Sie ja gerade schon angesprochen. Ja, ja. Aber so, ich denke, die bekanntesten, die so der Normalsterbliche noch kennt, ist wahrscheinlich der Australian Shepherd. Das ist ja auch so ein bisschen Modehund gewesen. Der Australian Shepherd ist im Prinzip ein Modehund, ja, weil er halt auch so schön bunt ist. Es gibt ja die Merles, die Blue Merles, die ja. Red Merles und so weiter. Also die auch mit den blauen Augen. Teilweise haben sie blaue Augen. Inzwischen gibt es neu, was heißt neu, gab es natürlich schon immer, aber es wird vermehrt drauf gezüchtet. Einfarbiger Hund, also schwarzer oder roter, mit blauen Augen. Ja. Mhm. Alle Hunde, egal ob das ein Labrador ist oder ein Dackel, die man nur nach Äußerlichkeiten züchtet und eben nicht mehr nach Wesen und nach Leistung, wir sind Modehunde. Mhm. Ja. Der einen Aussie kauft und gezielt einen Blue Merle mit großer weißer Blässe haben möchte und weißen Füßen und schönem leuchtenden Kupfer, kauft nicht den Aussie, der kauft die Optik. Mhm. Ja. Mhm. Und damit ist er dann ein Modehund. Mhm. Ja. Der kauft den Hund zur Einrichtung, zu seinen ja. Klamotten, was auch immer. Aber sicher nicht für einen bestimmten Zweck. Das ja. ist die große Gefahr. Ja. Ja. Was ist denn eigentlich mit dem Schäferhund? Da würde man ja auch denken, das ist ein Hütehund, aber das ist eigentlich mehr so ein Begleithund geworden. Na, der deutsche Schäferhund kommt ja aus den sogenannten altdeutschen Hütehunden. Der Rittmeister von Stefanitz hat den ja vor gut 100 Jahren da herausgezüchtet, um einen Gebrauchshund draus zu machen. Ja, fürs Militär natürlich auch. Er war Rittmeister, ne? Ja, der deutsche Schäferhund ist ein ganz beliebter Hund gewesen. Inzwischen ist er eigentlich ein Sporthund für den Schutzdienst, für den Schutz- und Wachdienst, ja. Polizei, Grenzschutz etc. haben diese Hunde, natürlich auch viele Privatleute. Ist vielleicht auch ein Begleithund. Ich meine, meine Hunde begleiten mich ja auch. Damit sind sie auch Begleithunde und nicht nur reine Hütehunde. Ja? Der deutsche Schäferhund war früher ein Hütehund und es gibt immer noch Leute, die mit dem deutschen Schäferhund aus SV-Zucht an großen Herden mit 1000 Schafen ein Wanderschäfer-Dasein betreiben okay. und mit dem Hund über die Alp ziehen und durch den Schwarzwald. Mhm. Das ist noch nicht so ganz weg. Mhm. Ja, aber auch da gilt natürlich, wenn ich den Hund in der Schauzucht für Aussehen selektiere, man kennt ja den Schäferhund, der so knickebeinig hinten ist und wo das Kreuz so runtergeht, ja, ob der den ganzen Tag an der Herde laufen kann, wage ich zu bezweifeln. Ja, ja, so geschwinde mal einen Schutzdienst von 10 Minuten, packt er natürlich immer. Ja, ja, ja, das reicht dann noch. Ja. Ja. Aber den ganzen Tag an der Herde laufen, 30, 40, 50, 100 Kilometer hinter sich bringen, glaube ich nicht. Ja, ja, da okay. braucht er einfach ein besseres Gebäude, einen geraden Rücken und so weiter. Aber es gibt sie, die sind durchaus da. Ja. Ja. Jetzt haben wir schon so ein bisschen über die verschiedenen Rassen gesprochen. Könnte denn theoretisch jeder Hund hüten lernen? Also kann ich auch einen Pudel zum Hüten bringen oder einen Dackel oder geht das schon vom Wesen her nicht? Nun, Hüten ist im Prinzip modifiziertes Jagen. Mhm. Die Beute sind die Schafe, die Ziegen, die Rinder, die Enten, was man halt macht, Platz, was man da jetzt gerade eben so hütet. Und wir sind sozusagen der Alpha-Wolf, der eben bestimmt, wann wir den Tötungsbiss machen. Den machen wir natürlich nicht, weil die Schafe wollen wir ja gerne behalten, ja. Also könnte ich theoretisch einen Jagdhund zum Hüten einsetzen, weil Hüten und Jagen ist das Gleiche. Hüten ist eben modifiziertes Jagen auf wirklich extreme Kommandokontrolle des Menschen, ja. So, wir hatten mal im Hütetraining einen Jack Russell Terrier, der hat es gar nicht schlecht gemacht, vielleicht ein bisschen laut, aber sonst gar nicht schlecht. Theoretisch wäre es möglich, wenn man einen Hund hätte, auch im Jagdhundebereich, der entsprechend Anlagen hat, der halt nicht Schönheitszucht ist, sondern Leistungszucht. Mhm. Ja, weil das Problem bei vielen Rassen, unter anderem beim Hütehund, ist natürlich das, wenn ich nur auf Schönheit züchte, gehen ja die Anlagen nicht völlig verloren. Aber es geht vielleicht das folgerichtige System dieser Anlagen verloren, ja, dass ich als Hütehund einen sogenannten Outrun Lift und Fetch mache. Das heißt, ich gehe um die Herde, nehme die Herde auf und bringe sie zum Hirten in der Reihenfolge. Es gibt viele Hütehunde, die umkreiseln die Herde, bringen sie aber niemals her. Kann ich ja nichts mit anfangen. Das, was genetisch nicht da ist, kann er ja nicht zeigen. Ja. Also brauche ich einen Hund aus einer Zucht von hütenden Vorfahren, damit die Anlage möglichst groß erhalten bleibt, möglichst stark ausgeprägt ist. Ja, und das habe ich dann halt nicht. Ja. Könnte also auch ein Jagdhund machen. Ja. Und wenn Sie jetzt einen von Ihren Welpen, bevor Sie den ausbilden, zum Beispiel zu einer Schafherde bringen, haben die dann einen anderen Bezug zu den Schafen, als das jetzt ein stinknormaler Familienhund hat? Oder ist das wirklich antrainiert? Nein, das muss ja Instinkte, der Instinkt muss vorhanden sein. Wenn der Hund diese Folge Outrun, Lift und Fetch nicht angeboren hat, dann kann ich den natürlich bis zu einem gewissen Grad über Ausbildung, über Training in die Richtung schicken. Aber die Schafe haben ein Eigenleben. Mhm. Die Schafe gehen nicht zu mir oder dahin, wo der Hund sie bringen soll, weil der Hund an der richtigen Stelle ist, sondern der Hund braucht eine gewisse Ausstrahlung, damit sie gehen. Er braucht eine gewisse Durchsetzungsfreude, wenn sie eben nicht wollen. Und er braucht vielleicht auch ein gewisses Maß an Diplomatie, wenn sie gerade hysterisch sind, weil sie kleine Lämmer haben. Ja. Wenn der junge Bock sagt, ach, ich bin jetzt streitbar, ja, und kämpf mit dir, dann soll er soll die natürlich in die Schranken weisen, aber er soll sich jetzt nicht verzetteln, sich mit dem Bock streiten. Und dann sind die anderen Schafe halt weg, während der Hund mit dem Bock streitet, ja. Sondern er braucht also selber Können. Das ist der Instinkt, den er halt hat. Das modifiziert man über Ausbildung. Mhm. Und wenn Sie jetzt einen nicht ausgebildeten Hütehund haben, würde der dann auch so um die Herde drumherum rennen und versuchen, die zusammenzuhalten? Wenn er einen guten Instinkt hat, schon. Okay. Wenn der Hund natürlich, sagen wir mal, Star, Moment mal kurz, da komm her, Platz. Wenn der Hund natürlich einen guten Instinkt hat, aber sagen wir mal 7 Jahre alt ist und vorher nur extrem Obedience und Agility oder so etwas gemacht hat, ist das vielleicht verdeckt. Der hat es in irgendeiner Schublade in seinem Schrank im Gehirn und er muss erstmal gucken, wo das dann wohl liegt. Mhm. Und dann zieht er die auf, holt sein Verhalten raus, früher oder später, ja, nicht manchmal ganz sofort, manchmal braucht er 2-3 Mal, ja, bis es Klick macht und sagt, ach, das war's doch, das habe ich doch schon mal irgendwo in meinem Kopf gehabt und dann macht er das. Mhm. Das Talent geht eigentlich nicht verloren. Es sei denn, es erfolgt eine extreme Fehlprägung dieses Hundes oder er kommt dauernd an den Zaun und denkt, Schafe oder Kühe tun halt weh. Ja. Ja, und dann macht das natürlich irgendwann nicht mehr, weil es zu schmerzhaft ist. Ja, ja, okay. Aber eigentlich sollte das Leben lang da sein. Mhm. Die Sky, das ist die Stammmutter von einem Großteil meiner Hunde, die hat mit 8 Jahren angefangen zu hüten und hat es gut gemacht für so einen alten Hund im Prinzip. Mhm. Ja, also es ist da. Mhm. Wenn es da ist, bleibt es auch da. Mhm. Okay. Das heißt, so eine Arbeit von einem Hütehund, das ist im Prinzip eine Mischung aus Anlage und Ausbildung. Ja, die Anlage muss da sein. Es ist wie immer die Anlage des Welpen zum Jagen, zum Blätter hinterherjagen, zum Katzenjagen, die ist da und die wird modifiziert über Erfahrung. Das ist dann die Ausbildung, die ich dem Hund angedeihen lasse oder die Nicht-Ausbildung. Ich lasse ihn einfach zu den Schafen und passe nicht auf und dann hetzt das halt rum. Hat auch eine Modifizierung. Mhm. Ja, ganz klar. Okay. Ja, sollte das natürlich über positive und fachkundige Ausbildung machen und nicht einfach so nebenher sollten Dinge passieren, dass der Hund ins Hetzen kommt, die ich dann ganz schwer wieder rausbekomme. Ja, ja. Die erste Erfahrung, die er macht, ist meistens eine bleibendere Erfahrung als die nächste. Ja, ja. Ja. Und was bedeutet denn jetzt genau eigentlich Ausbildung oder Lernen bei einem Hund? Also ich denke mal, das Erste ist, dass Sie irgendwie vermitteln müssen, ich bin jetzt der Chef und du machst, was ich sage. Und irgendwie, ja, wenn du machst, was ich sage, dann ist das gut für dich. Naja, ganz so ist es dann vielleicht auch nicht. Also der Hütehund soll ja, weil er einen guten Instinkt hat, die Schafe lesen können. Das heißt, wenn ich jetzt mit meinen Schafen von A nach B gehe und ein Schaf hat so die Idee davon, dass es jetzt einfach falsch abbiegt und sich absetzt, soll ich nicht dem Hund sagen, hey, da ist ein Schaf weggelaufen, pass auf, sondern er soll das früher merken, das beobachten und dann dieses Schaf automatisch mitbringen oder eben einfallen, falls er es dann doch übersehen hat. Ja? Das heißt, da kann er selbstständig arbeiten. Er soll da selbstständig arbeiten. Sie haben ja sonst 2 Reaktionszeiten. die Reaktionszeit vom Schaf zu mir und die von mir zum Hund. Mhm. Und bis dahin ist das Schaf vielleicht schon unter das Auto gekommen, mhm, ja, oder mhm, im Salat. Wenn der Hund das Schaf beobachtet und ich lasse ihn das machen und sage dann, okay, das hast du gut gemacht, weil du hast es eben nicht verloren, ja, dann ist es natürlich das Arbeiten mit dem natürlichen Instinkt des Hundes. Mhm. Das Problem, was man hat, ist das, dass wir oft dem Hund nicht vertrauen. Der Hund kann ja auch beißen, der hat ja auch Zähne. Der Hund muss ja auch die Schafe eventuell beißen, was nicht heißt, dass Löcher drin sind, aber er muss sie deutlich zwicken, wenn sie nicht so wollen wie er. Ja, also muss er sich durchsetzen und der Hund muss das ja irgendwo mal ausprobieren. Oh, das war jetzt zu feste, mhm, das war nicht stark genug, weil das Schaf läuft immer noch nicht. Diese ist ja auch Modifizierung von Anlage, ja, ja, über Erfahrung. Ja. Und da muss ich halt als Trainer eine gewisse Gratwanderung, ja, und sollte weder rechts noch links abstürzen, sondern irgendwie so drauf auf diesem Grat balancieren zwischen Teamarbeit und Gehorsam. Und das, mhm, ist eigentlich das Schwierigste überhaupt. Mhm. Ja, vor allen Dingen für einen Anfänger oder für jemand, die Hüte und Rassen sind ja unterschiedlich, der manchen Hunden oder manchen Rassen nicht so über den Weg traut, weil er vielleicht schon Exemplare getroffen hat von diesen Rassen, die sich halt, sag mal, schlecht benehmen. Mhm. Ja? Mhm. Hunde, die Zähne haben, können beißen und das tun sie auch. Gut, und die Hütehunde sind halt sehr anspruchsvoll, weil die auch viel können. Da wollen sie ja auch beschäftigt werden. Naja, ich würde nicht sagen, dass er viel beschäftigt werden muss. Das übertreiben die meisten Leute eigentlich. Aber der Hütehund nimmt natürlich eine Beschäftigung gerne auf. Okay. Wenn ich morgens, mhm, aufstehe und 6:55 schon im Garten den Ball schmeiße und die ersten Übungen mache, dann sagt er am nächsten Morgen, hey, es ist 6:54, mach mal, mhm, hin, wir, mhm, wollen jetzt unsere Übungen, mhm, machen. Ja. Mhm. Die meisten Leute denken, der Hütehund muss von morgens bis abends arbeiten. Der Hütehund kann von morgens bis abends arbeiten, aber er muss es nicht haben. Okay. Ja, und zwischen Arbeit und Bällchen werfen und den Hund aufputschen ist ein großer Unterschied. Mhm. Arbeit heißt, Arbeit ist natürlich, dass der Hund etwas Sinnvolles tut und Agility und Bällchen werfen und Frisbee und so wäre natürlich in unserem Verständnis Hobby. Der Hund hat ja das Verständnis nicht. Ja. Also nimmt er das, was ich ihm beibringe, als Arbeit. Ja. Ja. Ja. Wenn ich jetzt mit ihm Frisbee mache, dann ist das seine Arbeit. Wenn ich Spuren suchen gehe, dann ist das seine Arbeit. Wenn, ja, ich ihn einfach rumrennen lasse, dann sucht er sich selber einen Job. Ja. Ja. An den Tieren soll der Hund natürlich ruhig arbeiten. Also keine extrem hektischen Bewegungen machen, in die Luft springen, bellen etc. pp., weil das beunruhigt die Schafe, mhm, natürlich. Ja, mhm. Man sieht es ganz oft, wenn die Leute die Schafe eingepfercht haben und die Schafe sind im Pferch, die Tür ist zu, dann freut man sich ja über den Hund, weil er hat es ja richtig gemacht. Ja, und dann gibt's Leute, die dann wirklich die Arme hochreißen, juhu schreien, der Hund topft hoch und die Schafe im Pferch sind völlig verschreckt, weil jetzt der Hund, sie beziehen es ja auf sich, ne? Mhm. Der Hund macht ihnen jetzt Angst. Ja, ja? Ja. Und damit, der Hobbyhalter natürlich nicht, derjenige, der wirklich ernsthaft Schafe zum Erwerb hat, verliert damit Geld, weil immer wenn sie sich schnell bewegen, nehmen sie ab. Ja. Ja? Wenn sie vom Metzger 1,80, 2,20, wie auch immer das Kilo kriegen, verlieren sie mit jedem Kilo 2,20. Ja. Ja. Und das muss erstmal wieder drauf. Ja, ja, klar. Und das soll er nicht machen. Ja. Ja? Das Vertrauen der Schafe oder der Tiere in den Hund ist ja auch darin begründet, dass er sich so bewegt, dass er ihnen keine Angst macht. Wenn ich jetzt vor ihnen stehen würde, ja, ich stehe jetzt da, habe die Hände in den Taschen und bin relativ entspannt. Ich könnte aber auch jetzt aus meiner Hosentasche, wenn ich hätte, eine Pistole ziehen, den Hahn spannen und auf sie richten, da wäre sie nicht mehr entspannt, mhm, obwohl ich mich, mhm, nicht hektisch bewege, ja. Mhm. Und so sehen die Schafe das auch. Wenn der Hund das macht, dann haben sie Angst. Wobei, also ich habe neulich einen Hütehund bei der Arbeit gesehen, das war, glaube ich, ein Border Collie. Und da ist mir aufgefallen, dass der so ein bisschen so ein bisschen geduckt sich dann hinstellt. Schleicht im Prinzip. Ja, also das ist ja schon, ja, irgendwie eine bedrohliche Haltung. Natürlich, sonst würden sie ja nicht gehen. Mhm. Aber es ist ja ein Unterschied, wenn sie mich sehr gut kennen, und ich spiele mit meiner Pistole rum, dann wissen sie, ich schieße ja nicht. Ja, ja? Ja. Wenn ich aber mit der Pistole rumspiele, vielleicht ein bedrohliches Gesicht dabei mache und so weiter und sie kennen mich nicht gut, dann trauen sie der Sache deutlich weniger. Ja. Ja? Mhm. Die Hunde, wie die Menschen auch, kennen sie auch. Sie gehen spazieren, kommt einer, es ist vielleicht ein bisschen dunkel und dann gehen sie lieber mal auf die Seite oder sie gehen unter die Laterne oder nehmen das Handy in die Hand, weil sie vor dem Angst haben. Der, mhm, hat irgendetwas an sich, was sie bedroht. Ob sie jetzt hysterisch sind oder ob das realistisch ist, sei ja erstmal dahingestellt. Ja. Ja. Und so ist beim Hund auch. Die Hunde sollen eigentlich über die Art und Weise, wie sie mit den Tieren umgehen, Vertrauen schaffen, aber der Respekt darf nicht verloren gehen. Ja? wenn der Respekt verloren geht, dann gehen die Schafe auch nicht dahin, wo der Hund sagt, dass sie hinzugehen haben. Wenn die Schafe Angst haben vor dem Hund, was auch passieren kann, dann rennen sie ganz schnell irgendwo hin, werden kopflos und dann gibt's Unfälle. Ja, also die, man sagt eigentlich das Wesen des Hundes, der Charakter des Hundes, ja, ob er so ein bisschen ein Draufgänger ist, ob er von Natur aus sehr diplomatisch ist, ja, ob er gerne beißt, ob er gern Wolle reißt, ob er das eben nicht macht, sondern sie mit der Schulter anrempelt. Das machen unterm Strich in der Gesamtsumme macht es das Vertrauen der Herde zum Hund aus. Mhm. Ja, wenn der Hund da zu grob ist, dann funktioniert es nicht. Mhm. Ja. Okay. Und die Motivation für den Hund zu arbeiten ist einerseits, dass er Spaß an der Sache selber hat und andererseits das Lob des Schäfers? Die Motivation ist ganz klar, die Tiere zu bewegen und damit in der Tätigkeit an sich eine Befriedigung zu haben. Mhm. Das Lob des Schäfers freut ihn natürlich auch, ist aber nicht ausschlaggebend. Okay. Ja, wenn sie jetzt Agility machen, braucht man ganz oft Würstchen, Käse, Bälle, Futterdummies und so weiter, muss vorher da einen Indianertanz machen, dass der Hund richtig im Standgas ist, damit er dann schnell rennt. Ja? Ein Hund, der arbeitet, ein gut trainierter Agility-Hund im Übrigen auch, soll das machen, weil wir das jetzt machen, weil das unsere Arbeit ist und nicht, weil ich nachher ein Stück Käse werfe. Mhm. Die Motivation ist in der Arbeit. Warum machen sie Podcast? Weil sie Spaß dran hätten, nicht, weil sie nachher was auch immer für eine Belohnung bekommen. Ihre Belohnung ist, dass sie das machen und dass die Leute es anhören und vielleicht ein positives Feedback kommt. Ja. Und dass ganz, ganz viele Leute das anhören. Ja. Nicht plus zwei oder drei. Ja? Ja. Das ist eine innere Motivation, die sich nicht in Mark und Pfennig und in Wurst und Käse und Bällchen äußert. Ja. Ja? Und der Hund soll Freude dran haben, das zu tun. Es soll ihm ein Bedürfnis sein, das zu machen. Und natürlich freut er sich dann, wenn ich sage, das hast du aber gut gemacht. Ja. Ja? Wenn ich den Hund während der Arbeit zu enthusiastisch lobe, kann das sein, er verliert den Kontakt zu den Schafen. Er kommt zu mir her und freut sich und springt an mir rum und dann sind die Schafe halt weg, fallen sie von der Brücke. Mhm. Ja, wenn ich den Hund einfach ruhig lobe und ihm signalisiere, mach weiter so, das ist alles perfekt, dann lernt er ja, dass diese Tätigkeit jetzt richtig ist, dass ich ihn auch nicht störe und dann wird das beim nächsten Mal natürlich wieder tun. Mhm. Okay. Wie ist das denn? Sie haben jetzt hier Schafe. Wenn Sie die Hunde an den Schafen ausbilden, können die Hunde dann auch andere Tiere hüten? Ja, der Hund hat ja eigentlich angeboren, dass ein Rind anders funktioniert als ein Geflügel und ein Schaf. Mhm. Das weiß er, weil er ein guter Hütehund ist. Mhm. Es gibt natürlich Rassen, der Cattle Dog zum Beispiel, der ist ganz extrem für Rinder gezogen. Deswegen heißt er Cattle Dog. Mhm. Ja, den kann man auch an Schafen ausbilden, aber an Rindern würde man sich leichter tun. Aber Schafe bewegen kann er auch. Ja, der Shepherd ist ein Schafhund. Mhm. Trotzdem kann er Rinder und Geflügel und was auch immer hüten. Mhm. Ja, manche Leute haben Dammwild, manche haben Schweine. Ja, das kann er. Das weiß er instinktiv, weil alle diese Tiere waren ja früher für den Wolf Beutetiere. Ja. Und der Wolf hat natürlich nicht für jedes einzelne Beutetier ein komplettes Jagdschema angelegt. Ja, wer hat angelegt, es bewegt sich, renn hinterher, umkreise es und dann fängst es ein. Ja. Und das hat der Hund auch noch angelegt. Ja. Ja. Wenn der Hund niemals Rinder arbeitet, ja, über eine längere Zeit und älter wird, ist er vielleicht etwas stur in Sachen Schafe. Schafe arbeitet man anders als Rinder. Ja. Wenn man aber dann an die Rinder geht, holt er das wieder aus seiner Schublade, vielleicht gleich, vielleicht nach einer gewissen Zeit und dann weiß er das, wenn er begabt in dieser Richtung ist. Ja. Es gibt natürlich Hunde, die sind eben einseitig begabt und nicht vielseitig. Mhm. Das ist wie beide Leute auch. Mhm. Ja. Wenn Sie jetzt zum Beispiel Geflügel ansprechen, das sind ja relativ kleine Tiere im Vergleich zum Hund. Heißt das, dass jetzt Ihre Hunde zum Beispiel auch nicht eine Maus totbeißen würden, wenn ihnen eine Maus über den Weg läuft, weil sie das irgendwie in die gleiche Kategorie einordnen? Nee, natürlich beißen sie eine Maus tot. Eine Maus ist eine legale Jagdbeute für einen Hund. Okay, und das wissen die eben? Das wissen die, Okay. Wobei man natürlich nicht sagen kann, er weiß das automatisch, der eine oder andere weiß das automatisch, dem einen oder anderen muss man das erklären. Mhm. Ja. Beispiel, wenn man im Frühjahr dann Lämmer hat, dann hat man immer mal wieder ein Flaschenlamm oder man hat ein Lamm, das ist unterkühlt, das nimmt man mit nach Hause und dann hat man das halt in der Wohnung. Da hat man irgendwie eine Box oder was auch immer, manchmal springt es auch einfach so rum. Wenn die Lämmer unterkühlt sind, ist der Willi immer gefragt, der Willi ist der beste Lämmeraufwärmer aller Zeiten, der schlägt die einfach ab und massiert die mit seiner Zunge, so lange, bis denen warm ist. Dann füttert man die mit einer Flasche und dann wohnt das Lamm einen Tag, zwei, drei, vier, wie auch immer bei uns, bis man es eben wieder zurückbringen kann. Ja? Und dieses Lamm das, auf das ist er dann sozialisiert, das ist ein Familienangehöriger und das sollte er bitte schön nett fressen. Ja? Mhm. Das wird er aber auch dann später sehr vorsichtig beim Hüten behandeln und sich nicht durchsetzen und es knuffen und sagen, jetzt gehst du aber mal. Mhm. Sondern es wird er vorsichtiger bewegen, weil er das ja gut kennt. Wir sind ja dann Freunde. Mhm. Ja? Es gibt aber auch welche, da können sie das Lamm, das Küken, wie auch immer, nicht in der Wohnung rumspringen lassen. Die fresset das dann einfach. Mhm. Das muss man wissen. Der Hütehund hat Zähne und wer Zähne hat, kann beißen und töten. Ganz einfach. Und das heißt, wenn man jetzt den Hund zum ersten Mal auf eine, heißt das da auch Herde, eine Herde Gänse loslässt oder Enten, also irgendwie kleines Herde Geflügel, dann muss man dem unter Umständen schon sagen, hier, das, die darfst du jetzt aber nicht fressen. Ein Weil die könnte er mit einem Biss tot machen. Ja, natürlich. Ne, da braucht er im Prinzip, muss er sie ja nicht nur töten, sondern wenn er sie zu rau behandelt, wenn es zum Beispiel Geflügel ist, besonders Enten, Laufenten sind ja immer so beliebt bei den Hütehundhaltern, da braucht man nicht so große Ländereien, da hat man einen großen Garten, dann kann man die schon halten, dann kann man Hütetraining machen. Wenn der Hund über diese Laufenten einfach drüber rennt, ja, dann brechen die ganz schnell die Beine und dann ist keine Laufente mehr. Mhm. Ja. Und das muss man, ein guter Hund weiß das, er behandelt die vorsichtig. Ein nicht so guter Hund, den muss man ganz zackig dazu ermahnen. Mhm. Und dann gibt es natürlich Hunde, die mögen keine Enten zum Beispiel, weil man immer so vorsichtig sein muss. Aber generell soll er das wissen und er soll von sich aus eine gewisse Vorsicht oder eine gewisse Stärke dieser Tierrasse, die er gerade hütet, gegenüber zeigen. Mhm. Ja, ganz einfach. Der gute Hütehund kann das. Der gute Hütehund kann natürlich ein Spezialist für Schafe sein, ein Spezialist für Enten, ein Spezialist für Kühe oder für Schweine oder was auch immer. Ja. Ja, das sei ihm ja gestattet. Aber er soll das ist der Instinkt für die Tiere. Er soll das einfach wissen, wie man das macht. Und das erklärt man ihm noch ganz genauer. Die Begabung ist da, man erklärt ihm das über Ausbildung. Ja. Das war jetzt nicht fest genug, das war jetzt zu feste, etc. Ja, okay. Ja. Sprechen wir vielleicht noch mal ein bisschen genauer darüber, was so ein Hund eigentlich kann. Also wir haben jetzt schon gesagt, der kann so eine Herde einkreisen und zusammenhalten und irgendwo hintreiben. Ja. Das ist mal Prio 1, dass ich sie habe, ja, dass er sie bringt zu mir und ich gehe vorne draus oder ich gehe dahinter mit dem Hund und sie sind in meiner Nähe und ich kann sie schonend von A nach B transportieren. Und kann man den auch mit der Herde irgendwo hinschicken, wo man selber nicht ist oder muss man immer da hingehen, wo die Herde sein soll? Man kann ihn im Prinzip auch über eine gewisse Meterzahl wegschicken, wenn man zum Beispiel eine Weide hat. Und man hat eine neue Weide, man geht mit den Schafen und dem Hund zu dieser neuen Weide, macht das Tor auf und dann schickt man den Hund, man bleibt am Tor stehen, schickt den Hund alleine mit den Schafen eine gewisse Strecke in diese Weide rein, macht dann das Tor zu, ruft dann seinen Hund raus und die Schafe sind dann dort. Mhm. Ja, das kann er natürlich lernen. Mhm. Ja, das ist das Wegtreiben des Hundes. Okay. Oder des Viehs, ne, des Hundes. Der Hund treibt das Vieh weg. Ja, ja. Okay. Und der kann aber nicht alleine... Also ein Schäfer, der jetzt eine Herde hat, die nicht eingezäunt ist, der kann nicht irgendwie die Herde mit dem Hund irgendwo hinbringen und sagen, hier, du bleibst jetzt da, ich gehe mal so lange nach Hause und heute Abend kommst du mit der Herde zurück. Nein, das kann er nicht. Es gibt diese Geschichten. Ein Amerikaner, der hatte zwei Kühe und diese Kühe wurden, also ein Farmer, diese Kühe wurden immer morgens mitsamt dem Hund zur Fähre gebracht. Gingen auf die Fähre, der Fährmann fuhr sie auf die andere Seite und dann wurden sie dann freigelassen und dann fraßen sie. Und nachmittags um 4 oder was kam der Fährmann mit den Kühen wieder zurück. Der Amerikaner, der Rancher und sein Hund holen ihre zwei Kühe ab und bringen die nach Hause. Der Rancher ist gestorben und der Hund brachte von Stund an die Kühe alleine zur Fähre und dann abends ging er zur Fähre und holte sie ab. Das kann er sicher lernen. Aber wenn man ihn jetzt, sagen wir mal, der Hund kann sicher, meine können das auch eigentlich, wenn die Weide offen ist, 3-4 Minuten, die Schafe da halten und man kann ein Stückchen zur Seite gehen. Ja. Bei einem jungen Hund kann man nicht ganz außer Sicht gehen, aber jetzt heimgehen und Kaffee trinken und dann wieder kommen, da wird er sich irgendwie verselbstständigen. Okay. Irgendein Schaf bewegt sich und der Hund sagt dann, hey, Schaf, das darfst du nicht. Und dann entwickelt sich eine gewisse Dynamik mit Hund und Schafen und dann wohin auch immer er sie sortiert. Mhm. Ein weitläufiger Bekannter von mir, der hat einen Border Collie, der ist Westernreitlehrer und in der Nähe des Reitstalls, wo er den Hund und das Pferd hatte, war eine Milchkuhherde auf der Wiese. Das hatte der Hund beim Ausreiten gesehen. Der Mann war zu Hause. Der Hund entkam aus dem Zwinger und brachte diese Milchkühe auf den Reiterhof über Autobahnzubringer, Brücke und Ampeln, völlig unversehrt. Er wurde dann angerufen, dass ein wütender Bauer auf dem Hof steht und seine Kühe gern hätte und der Hund die Kühe nicht rausrückt. Das kann auch passieren, ja. Ist natürlich gut, dass nichts weiter passiert ist mit diesen ganzen Autos, ja. Der Besitzer war ganz stolz, hat sie wieder zurückgebracht und hat sich beim Bauern entschuldigt, aber auf den Hund war er schon stolz, ja. Und können die zählen? Also wenn man jetzt eine Herde von 5 Schafen hat, merken die, wenn da eins fehlt? Oder muss das der Schäfer sagen, hier such mal das verlorene Schaf? Man merkt es sowieso selber, weil man, auch wenn man 1000 Schafe hätte, weil man einfach im Laufe der Zeit weiß, man kennt die eigentlich, ohne dass man sie so völlig persönlich mit Namen und Nummer kennt. Der Hund, wenn ich den auf die Weide schicke und die ist unübersichtlich, soll er natürlich einen großen Bogen machen, damit er auch das Letzte da hinten am Gebüsch noch einsammelt. Mhm. Ja. Aber das heißt, er muss gucken. Der erkennt er muss nicht, gucken, es fehlt eins. Er muss schnüffeln, er muss riechen, er muss wissen, dass da noch eins ist. Okay, ja. Wenn meine Schafe, die turnen ja manchmal in der Gegend rum und sind nicht gerade hinterm Zaun. Und wenn man sie dann im Dunkeln einfängt, dann weiß man ja auch nicht, wo die sind. Man hört sie vielleicht, 3 Stück stehen vielleicht da vorne am Apfelbaum und dann muss man den Hund schicken können. Und man muss sich dann darauf verlassen, dass er alle mitbringt und nicht 3 hinterm Brombeergebüsch stehen lässt. Mhm. Ich kann die ja im Dunkeln nicht zählen, diese grauen Schafe, die sieht man ja nicht. Das sieht man dann am nächsten Morgen, ob man sie alle hat oder nicht. Aber der muss halt wirklich gucken. Und wenn da noch eins findet, dann bringt das mit, aber wenn er keins findet, dann sagt er auch nicht, hier, jetzt fehlt aber noch eins. Nein, der gute Hütehund, also im Dunkeln hilft gucken natürlich nichts, es ist dunkel, da muss es natürlich dann auch erschnüffeln, ob da noch eins ist. Und dieser Autran muss so weit sein, dass er quasi dieses Areal auch wirklich covert und wenn er außen herum geht, geht das Schaf ja nach innen zu der Gruppe und damit hat das ja. Immer mal wieder geht eins verloren, das ist sicher so. Mhm. Ja. Und Er kann die nicht zählen und sagen, hey, von deinen 700 hast du nur 699. Er kann aber zum Beispiel anzeigen, dass eine Aue zurückgeblieben ist, weil sie sich den Fuß gebrochen hat, weil sie ein Lamm gekriegt hat. Die legen das Lamm irgendwo hin und dann bleiben sie da eisern stehen. Ja. Und das kann er anzeigen. Ja. Okay. Also man muss den Hund natürlich lesen, er winkt natürlich nicht mit dem Foto und sagt, hier, da ist noch eine Aue mit einem Lamm, ne? Und hol sie mal ab oder so, sondern man liest ihn, er deutet mit seinem Körper dahin. Ja. Oder bei mir hatte ich mal so eine L-förmige Weide und in diesem Knick von dem L, da konnte man nicht einsehen vom Weg aus, hatte sich ein Schaf im Zaun verfangen. Mhm. Ich wollte jetzt da nicht ganz runterlaufen, ich hatte das nicht gesehen, ich wollte nicht ganz runterlaufen, um die Schafe zu holen, schickt die Jetta aus um diesen Zaun und die Jetta brachte immer so die Schafe von außen am Zaun so ein Stück hoch, aber sie ging niemals an diesem Eck von dem L vorbei. Ja, dann habe ich das so 3-4 Mal probiert und habe gedacht, okay, jetzt wirst du wohl mal da runtergehen müssen. Irgendwas stimmt nicht. Und dann hing da ein Schaf im Zaun. Und sie weiß, wenn ein Schaf im Zaun hängt, kannst du das nicht beißen und zwicken. Dann hast du nämlich Ärger. Da musst du warten, bis jemand kommt und hilft. Mhm. Das kann der Hund lernen. Mhm. Ja, sein Instinkt wäre natürlich zu Beginn, dieses Schaf mitzubringen. Damit wir eben alle haben, weil das Schaf aber nicht geht, weil es im Zaun hängt, würde er es zwicken, weil es ja nicht gehorcht. Ja. Aus dem Zwicken würde dann unter Umständen beschädigendes Beißen, weil es ja immer noch nicht gehorcht. Ja. So, und dann hat man eben, das Eck konnte man nicht einsehen, man hat aber gemerkt, da hinten an dieser Kurve, da stimmt etwas nicht. Und dann geht man hin und dann kann man seinem Hund ganz schön dankbar sein, dass er dann nicht mit aller Gewalt das Schaf auch noch mitbringt. Mhm. Ja. Und so zeigt der Hund natürlich auch an, keine Ahnung, wenn irgendwo ein Totes liegt, ja, da liegt noch eins. So guckt er vielleicht nur geschwind hin und dann läuft er weiter. Und dann weiß man, da musst du jetzt mal gucken gehen, da ist was Außergewöhnliches. Mhm. Okay. Ja. Er hat ja keine Rede. Ja. Er kann nicht reden und sagen, hey, da fehlt noch eins, da hinten hängt eins in den Brombeeren, wie auch immer. Das muss er anders signalisieren. Ja. Und da bin ich als Hirte, als Hundeausbilder, als Hundebesitzer gefragt, den Hund so zu lesen und seine Sprache zu lernen und es zu verstehen. Mhm. Sonst wird es nichts. Mhm. Ja. Okay. Jetzt kann der Hund ja auch eine Herde separieren. Habe ich auch schon mal gesehen. Also teilen, zwei Gruppen Sie irgendwie jetzt, draus machen. Mhm. Kann der das, also kann man dem sagen, hier diese 3 Schafe musst du aussortieren oder hält der einfach in der Mitte drauf und das sind jetzt beliebige 3 Schafe, die dann am Schluss aussortiert sind? Naja, es gibt natürlich dieses Prinzip, wir sortieren mal 3 aus und dann haben wir den Teil gewonnen und in den höheren Klassen müssen sie natürlich gezeichnete Schafe aussortieren. Okay, also die haben dann irgendwie auf dem Fell eine Markierung und da heißt es… Band an, Farbe drauf, sind die 3 grünen, nee, grüne gibt es ja nicht, aber die 3 mit dem grünen Strich, die 2 Füchse Ochse musst du raustun, wie auch immer. Ja, das wird dann vorher bekannt gegeben. Ja. Wenn man jetzt zum Beispiel Schafe verkauft, dann könnte man ja diese Schafe, ich habe zum Beispiel meine gesamten Auenlämmer verkauft, die stehen aber noch bei den Muttern auf der Wiese, könnte man versuchen, mit einem ausgebildeten Hund diese Lämmer abzuspalten und nur diese Lämmer dann rauszubringen aus der Weide und die Auen bleiben drin. Man macht den Zaun zu und geht mit den Auen, mit den Lämmern eben in den Anhänger. Mhm. Kann man mit einem gut ausgebildeten Hund machen, muss man aber natürlich trainieren. Wie funktioniert das denn? Also man kann ja dem Hund nicht sagen, oder weiß der Hund das Wort für Lämmer und sortiert dann die Lämmer aus? Oder nein, wie kann man das dem vermitteln, ist natürlich welche man haben will? Okay. Körpersprache, kommandieren. Man hat einen Stock, ja, so ein Hütestock, einen abgebrochenen Elektrozahnpfosten oder etwas Kunstvolleres, was auch immer, macht sich in Zweig ab. Und Schafe reagieren ja auch auf Körpersprache. Ja? Wenn ich auf das Schaf zugehe und freundlich drauf zugehe, wird es nicht gleich weglaufen. Wenn ich bedrohlich drauf zugehe, wird es weglaufen. Je nachdem, ob ich vorne oder seitlich oder wie auch immer auf es zugehe, bewegt es sich in eine bestimmte Richtung. Ja? Und damit kann ich mit Hilfe meines Stockes natürlich eine Lücke in diese Schafgruppe machen, ja, in der Hoffnung, dass alle Lämmer dann nicht bei den Müttern stehen, sondern eben links oder rechts. Mhm. Eine Lücke machen, den Hund durch die Lücke rufen und dann eben nur die Lämmer oder nur die Auen mitnehmen. Mhm. Ja, funktioniert bei Lämmern und Auen ganz schlecht, weil die Lämmer natürlich in der Stresssituation bei der Mutter bleiben und sich nicht teilen. Ja. Und es auch nicht wollen, dann braucht man eigentlich im Pferch. Wenn es einfach irgendwelche Schafe sind, die ich abspalten will, 3 von 25, dann funktioniert das. Okay. Und da kann ich auch bestimmen, welche das sind. Wenn ich das Schaf anschaue, ist ja Jagdverhalten. Ich schaue das Schaf an und dann geht der Hund ja drauf ein und sagt, ah, die meinen das. Ich kann ja nicht sagen, hier ist da, dritte von links will ich haben. Ja. Ja. Ich muss das ja anders signalisieren. Okay, das heißt, es geht dann über den Blick. Ja, ich fixiere dieses Schaf oder man macht ja so eine gewisse Bewegung, wenn man es jetzt einfangen möchte. Ne? So, man hat ja die Handschuhe parat, damit man zugreifen kann. Das weiß der Hund doch ganz schnell. Okay, ja. Und Sie sagten jetzt, bei den Lämmern bräuchte man vielleicht ein Pferch. Da würde man die dann eventuell eben einzeln aus der Herde rausholen und nach in diesem Pferch bringen. Nun, ich mache es so, dass ich also alle Schafe zu dem Pferch bringe und dann eben entweder die Lämmer in dem Pferch laufen lasse oder eben die Auen. Mhm. Das heißt, man macht die Tür einen Spalt auf und mit Hilfe seines Stockes und seines Hundes und vielleicht Tür zu und Schaf vorbeilassen, sortiert man dann die entsprechenden raus. Ja, das, das kann der Hund lernen, wie man das meint. Am Anfang kann er es noch nicht so gut, weil er meint, er müsste alle reintun. Aber dann, das muss man halt 3-4 Mal machen und dann weiß er das dann schon, wie das geht. Ja, ja. Okay. Das ist eine ganz wichtige Aufgabe, wenn Sie zum Beispiel die Böcke von den Auen trennen, weil die Bocklämmer alt genug sind. Ne? Dann müsstet ihr ja, Sie können ja nicht einfach mit den Lämmern davon spazieren, da kommen ja die Mütter hinterher. Mhm. Es sei denn, Sie haben einen zweiten Hund mit einem zweiten Person, ja, der dann eben die anderen weghält. Das ist aber dann schon eine gewisse Aufgabe, weil die Lämmer ja natürlich alleine auch nicht weggehen. Die brauchen ja ein erwachsenes Schaf, was ihnen sagt, wie das jetzt funktioniert. Die sind ja völlig hilflos, wenn die Mütter weg sind. Ja. Und deswegen geht es mit dem Pferd leichter. Okay. Mhm. Ja. Jetzt habe ich auch schon gesehen, dass man den Hunden Kommando links und rechts geben kann. Ich habe aber nicht so richtig verstanden, ob die das wirklich aufgrund der Sprache verstehen und dann links und rechts unterscheiden oder ob das nur mit Handzeichen geht, dass man denen im Prinzip die Richtung eben vorgibt. Ich denke, das macht jeder ein bisschen anders. Wenn der Hund linksrum auf den Kreisbogen läuft, ja, dann geht man vielleicht ein bisschen mit der rechten Schulter und schubst ihn quasi ein bisschen und sagt dann eben links dazu. Mhm. Ja? Und dann liest er natürlich die Körpersprache, hört bei der gleichen Körpersprache immer das gleiche Kommando und dann erfolgt die Konditionierung auf dieses Kommando und irgendwann kann man dann da stehen und einfach das sagen. Aber man wird immer einen gewissen Drall des Körpers nach rechts oder links oder rückwärts oder vorwärts wird man schon haben. Das heißt, die Hunde können quasi per se nicht links und rechts unterscheiden. Nee. Okay. Nein, das ist Training. Wenn der Deutsche Ja sagt, dann nickt er zustimmend. Ja. Und bei Nein macht er so, schüttelt er den Kopf. Ja. Der Inder macht es genau andersrum. Wenn ich jetzt in Indien wohne, kann ich lernen, senkrecht den Kopf rauf und runter heißt Nein, waagrecht hin und her heißt Ja. Kann ich ja auch lernen. Ja, das ist klar. Ja. Aber meine Frage ist, wenn man jetzt einen Mensch, der links und rechts gelernt hat, in einen völlig abgeschotteten Raum setzt, ohne Orientierung und einfach jetzt und dann sagt, zeige mir, wo links und wo rechts ist, dann kann er das ja tun, ohne Orientierung. Natürlich, könnte das der Hund auch? Wenn er das gelernt hat, wenn also er das solide gelernt hat, ja. Also dem kann man beibringen, ohne dass man irgendeine Körpersprache macht oder sonst was, hier hebe deine rechte Pfote oder hebe deine linke Pfote. Ja. Das ist eine gute Signalkontrolle. Ja, okay. Dass er wirklich gut auf dieses Schlüsselwort, auf das Kommando einfach hört. Ja, aber er muss ja auch in seinem Hirn, muss er ja das Konzept von links und rechts haben. Natürlich, aber das muss ich ihm ja beibringen. Ich kann ja für rechts, kann ich ja Heinrich sagen und für links Leselotte, das kann er ja dann auch lernen, dass rechts Heinrich und links Leselotte ist ja kein Problem. Ja, und damit aber, hat er die Richtung. Aber es muss ja irgendwie in seinem Intellekt muss das ja vorhanden sein, weil irgendwie eine Ameise könnte man das wahrscheinlich nicht beibringen, weil das die einfach diese Hirnstrukturen nicht hat, um irgendwie diese räumliche Trennung zu machen. Weiß man nicht, muss man ja, rausfinden. Weiß ich auch nicht, ehrlich gesagt. Aber, nein, man kann ihm das, er hat sicher von sich aus nicht, wie wir, rechts ist rechts, was von rechts kommt, hat Vorfahrt, von links, da hast du selber Vorfahrt, ja, das hat er sicher nicht. Ja. Ja, aber er kann natürlich das lernen. Okay, ja gut, Kinder müssen das ja auch lernen. Zum Beispiel, ist ja nicht angeboren, nur das Kind lernt es natürlich leichter, weil man halt es von klein auf, sobald es laufen kann, an der Hand nimmt und es eben vorlebt. Ja, aber für den Hund ist es schwieriger. Bei diesen ganzen Richtungen darf man aber nicht vergessen, dass natürlich die Richtung immer aus Sicht des Hundes gegeben wird und nicht aus Sicht des Menschen. Ja. Weil sonst wird es dann natürlich auch nichts. Ja. Und man braucht natürlich eine gewisse Zeit, bis das funktioniert. Ja. Können mehrere Hunde zusammenarbeiten? Ja. Auch mit einem Schäfer? Ja. Okay. Ja. Da gibt's, man kann zum Beispiel, wenn man einen Hund hat, der hinten zu viel Druck macht und die Schafe immer an einem vorbeilaufen, kann man einen Hund mit nach vorne nehmen, der Wanderschäfer. Die deutsche Hüteweise funktioniert ja so. Ja. Hat man einen Hund vorne, einen Hund, der Wanderschäfer hat nur einen an der Seite und nicht hinten. Ja, und dann hat man einen hinten und dann arbeiten beide Hunde zusammen. Mhm. Ja. Die beiden Hunde, die zusammenarbeiten, können einem natürlich schneller aus dem Ruder laufen, als wenn nur ein Hund arbeitet. Weil die Hunde sofort ein Team miteinander bilden. Das können Hunde auch, die sich nicht unbedingt vorher gekannt haben. Okay. Ja? Aber man kann den Hunden dann separat Kommandos geben über den Namen oder so. Natürlich. Und das Problem ist natürlich, wenn jeder Hund rechts für rechts und links für links hat, dann muss ich natürlich sagen, hier Willi, links, Star, bleib sitzen. Ja. Das ist natürlich kompliziert. Ja. Wenn man das machen möchte, ist es besser, man bildet die Hunde so aus, dass jeder Hund einen separaten Satz Kommandos hat. Der eine in Französisch, der andere in Englisch, der nächste in Italienisch. Okay. Und dann muss ich das nur noch selber sortieren. Ja. Ja. Der Hund, der in Italienisch ausgebildet ist, wird ja nur auf das italienische Wort reagieren. Ja. Ja. Neulich hatte ich einen Schüler, der war bei einem Kurs in der Schweiz und der hat für seine Hunde Farben genommen. Mhm. Ja. Und dann ging das auch, muss mal in seinem Kopf sortieren. Das ist eine gewisse Aufgabe. Ja. Schaffe ich nicht. Ist man intellektuell selber auch gefordert? Ja, ich glaube, wenn man sich wirklich damit beschäftigen würde, wäre es auch nicht so schwer. Ja. Okay. Kann man sicher, ja. Okay. Ja. Gut. Wie ist das denn? Sie haben jetzt gesagt, Ihr einer Hund, der hat erst mit 7 oder 8 Jahren hüten gelernt. Aber wenn man das jetzt von vornherein machen möchte, in welchem Alter beginnt da die Ausbildung von einem Hütehund? Also ein Sohn vom Willi hat damals rein zufällig mit 6 Wochen angefangen. Wir hatten trainiert und jemand sollte die Schafe jetzt vom Trainingsfeld auf die Wiese tun. Und der Welpe sprang da rum. Der musste mal irgendwie aufs Klo oder was auch immer. Jedenfalls sprang der da rum. Die Schafe Star. Die Schafe Star, komm her. Die Schafe sind dem Hund ausgekommen. Und dann bin ich mit der Jetta, ist die Mutter von diesem Welpen, losgezogen, die Schafe zu holen. Den Welpen hat man gedacht, das packt er sowieso nicht, Gras ist noch hoch und so weiter. Und der Welpe ist dann sofort auf die andere Seite dieser Schafsgruppe gegangen, hat mit der Mutter zusammengearbeitet und er stand dann ganz stolz am Zaun oder am Tor. Und die Jetta brachte also die Schafe da rein und ich musste nur noch zumachen. Und der Welpe stand da so, als hätte er das alles gemanagt. Ja, und er ist dann nach Frankreich gegangen, hatte kurze, aber super gute Karriere als Hütehund hinter sich gebracht, ist dann leider im Einsatz gestorben. Ja, das war ganz schade, der war bloß 4 dann. Ne? Aber das war sicher, es ist nicht extrem außergewöhnlich, aber es war sicher ein sehr früher Beginn. Okay, und da würde man das dann eben gleich aufgreifen und fördern, was der Hund von sich aus anbietet dann in diesem Alter? Ja, man würde natürlich jetzt nicht den 6-wöchigen alten Welpen 3-mal in der Woche um irgendwelche Schafe schicken. Mhm. Man nimmt es natürlich als Beweis, dass er unheimliches Talent hat. Und das Ziel ist ja, der Aussie ist ja im allgemeinen Sprachgebrauch ein spätreifer Hund. Aber ich kann natürlich nicht warten, ich fütter den Hund 2 Jahre und dann stelle ich fest, er taugt nichts an den Schafen. Dann habe ich ja eine Menge Geld und Zeit investiert. Also ich muss mal nach meinem Hund rufen. Star, komm jetzt mal hierher, zack ich auf. Sondern ich fange natürlich früh an und sortiere dann natürlich auch ein bisschen Star da rein, Platz. Und sortiere dann natürlich auch ein bisschen Wo ist die Begabung von dem Hund? Hat er Autran, Lift und Fetch angeboren? Kann er sich besser durchsetzen gegen Schafe? Haben die Schafe mehr Respekt vor ihm? Ja, was natürlich nicht heißt, dass der Welpe mit 8 oder 10 Wochen, den man mal so ein bisschen mitnimmt in den Stall, der eben nichts zeigt, völliger Schrott ist. Der fängt vielleicht später an. Der ist vielleicht biologisch noch nicht so weit. Ja, das ist ganz klar. Aber ich versuche eigentlich möglichst früh anzufangen. Natürlich nicht regelmäßig, um den Hund nicht zu überfordern. Aber dass man das Talent einfach sieht und was natürlich auch beim Hund Hänschen nicht lernt, lernt Hans halt auch nicht. Da hat man dann halt schon Schwierigkeiten unter Umständen. Ja. Okay. Und machen Sie dann auch mit den Hunden zu Hause oder im Garten so ganz normales Sitz und Platz, was halt klar, alle Hunde lernen sollten? Ja, das braucht er ja. Sie können ja nicht spazieren gehen. Sich an den Mann heute Morgen mit dem Labrador erinnern. Ja, der Labrador läuft einfach an uns vorbei, hops nicht an irgendjemand hoch, springt nicht an meinem Auto hoch, obwohl die Hunde drin bellen. So muss das ja sein. Der Hund kann ja nicht einfach bloß, weil er wen auch immer irgendwo sieht, dahin rennen, die Leute schmutzig machen, ja, in den Graben schmeißen und fertig. Ja. Das ist ja eigentlich das übliche Bild der Hunde, dass einfach alle unerzogen sind. Ja. Okay. Und wenn Sie jetzt mit einem Hund, der eben die Ausbildung beginnt, an die Schafe gehen, wie steigert man da das Training? Also fängt man da mit einem einzelnen Schaf an oder gleich mit einer ganzen Herde und macht aber erst einfache Sachen? Wie wird das gesteigert? Jo, das kommt halt natürlich drauf an, ja. Manchmal nehme ich einfach so einen jungen Hund oder einen Welpen mit einem gut ausgebildeten Hund dann mit. Und das ist meistens dann die Mutter oder ein Rudelmitglied, mit dem er gut kann, und die zeigen dann dem das, weil der Welpe ja sofort mit dem Erwachsenenhund zusammenarbeitet. Schlussendlich soll der Welpe aber mit mir zusammenarbeiten, das darf ich also auch nicht übertreiben, und man macht es auch nicht jeden Tag, ja. Bei anderen Welpen ist es so, dass man die Welpen mit in den Stall nimmt. Jetzt hat man den Winter viele Flaschenziegen gehabt. Dann nimmt man die Welpen halt mit in den Stall, während man die Zicklein füttert. Ja, man hat einen Erwachsenenhund dabei, der die anderen Tiere aus dem Stall raushält. Und dann lernt er das einfach so ein bisschen nebenher. Ja, meistens hat man ja nicht die Zeit, ganz, ganz regelmäßig den Hund zu trainieren, sondern während der täglichen Arbeit ergeben sich da solche Dinge, die man dann halt macht. Und dann wächst er natürlich auch rein. Das Lerntempo, dass der Welpe hat, dass der junge Hund hat, dass der alte Hund hat, ist natürlich individuell. Der eine lernt schneller, der andere braucht einfach ein bisschen länger. Ja. Und da muss man sich natürlich anpassen. Man sollte den Welpen definitiv nicht überfordern und man sollte ihn aber auch nicht unterfordern. Ja, es gibt immer diese Theorie, um Gottes Wille, der ist jetzt 16 Wochen alt und jetzt läuft er schon eine Viertelstunde an den Schafen, der arme Hund. Ja, das kann er. Hunde sind Lauftiere und wenn ich das nicht jeden Tag mache, geht er auch nicht kaputt. Da kann ich ihn, wenn ich einen jungen Hund geistig überfordere, wird er sich ausklinken. Ja, und da muss ich natürlich drauf eingehen und sagen, okay, jetzt hast du einfach wieder eine Zeit lang Pause. Ja. Und dann nehme ich dich wieder. Da brauche ich ein spezielles Gefühl für das, was der Hund vertragen kann und ob ich mit dem Hund an die Grenze gehen kann oder auch über die Grenze und ob ihm das dann halt nachher gut tut oder halt nicht. Bei der täglichen Arbeit kommen sie auch an ihre Grenze. Ja? Wenn irgendetwas, wenn der Computer abgestürzt ist und es ist halt schon mal 5 Uhr und das muss halt jetzt nochmal gemacht werden, dann müssen sie halt auch bis um 9 Uhr sitzen. Ja. Ja? Wenn sie dann jedes Mal 3 Wochen Urlaub brauchen, dann wird der Chef sie nicht behalten. Ja. Dann sind sie nicht belastbar. Ja. Ja? Dass natürlich ein junger Organismus nicht so belastbar ist wie ein alter, ist auch klar. Ja. Wenn ich aber den jungen Organismus immer mal wieder an die Grenze führe, nicht permanent, sondern immer mal wieder, dann ist er nachher belastbarer, als wenn ich das nicht mache. Wenn ich bei jedem, ja, heute ist zu warm, heute ist zu kalt, heute regnet es, ja, hab kein Wasser dabei, jetzt kannst du nicht mehr und so weiter. Wenn ich ihn heikel halte und heikel erziehe, wird er heikel sein. Ja. Und es gibt natürlich immer die individuellen Unterschiede, also aus dem Willi, der Willi ist ein netter, lieber, freundlicher Hund, aber aus dem machen sie keinen knallharten Hund. Der ist, wie er ist. Ja, hat ja auch seine Vor- und Nachteile. Dafür taugt er dann zu Lämmeraufzucht. Ja, natürlich. Ne? Ja. Und es ist allemal besser. Man hat einen diplomatischen Hund als einen, der einfach reinbollert und die Riesenlöcher reinmacht. Da hat man auch nichts von. Ja. Wenn es auch manchmal gebraucht wird, weil die Situation aus dem Ruder läuft. Ja. Aber selten. Ja. Man braucht eigentlich die Hunde, die vorsichtig sind und die man vielleicht ein bisschen ermutigt, die aber natürlich trotzdem Power genug haben. Ja. Und wenn Sie jetzt sagen, dass die jungen Hunde auch von den älteren sich viel abschauen. Das bedeutet auch, dass es leichter ist, einen Hütehund auszubilden, wenn man schon Hütehunde hat oder den mit irgendwelchen anderen mitschicken kann, als wenn man das jetzt mit einem jungen Hund ganz alleine probiert. Natürlich, der Hund ist ja ein, machen wir ja auch, Lernen durch Beobachten. Ja, wir gucken uns was ab. Mein Vater hat immer gesagt, Stehlen mit den Augen ist völlig legal und sehr wirkungsvoll. Ja, man schaut sich das ab, komm, ich zeig dir das mal. Ja, so musst du das machen, so geht das, geht der Faden in das Nadelöhr. Ja, so geht's besser. Und das kann der Hund auch. Mhm. Wenn ich den Hund natürlich zu lange mit einem Hund zusammenarbeite, wird er unter Umständen nicht mehr mit mir zusammenarbeiten. Mhm. Da muss man natürlich auch ein bisschen aufpassen. Mhm. Der Wurf von der Star, das sind 9 Welpen gewesen, alle sehr talentiert im Hüten. Die hat man mit 9 Wochen mit dem Vater zusammen, mit dem Tali zusammen an einer Herde von so 45, 50 Schafen laufen lassen und die haben die kannten natürlich ihren Vater nicht, die wissen nicht, dass ihr Vater ist, das hat sich halt so ergeben zufällig und die haben über ein größeres Areal diese Schafe einfach dann gebracht. Und beim einen oder anderen Welpen konnte man dann den Tali einfach ablegen und der Welpe hat dann mir die Schafe gebracht. Das geht natürlich nicht jetzt über 2 Stunden oder so, da fällt er natürlich auch um, aber über 6-7 Minuten geht es, dann fängt man sich den Welpen raus und tut ihn ins Auto und dann hat er was gelernt. Und diese Erfahrung bleibt ihm ja nachher, vor allen Dingen, wenn das eben nicht mit einem wilden Chaos abgeht, sondern eben ruhig und erfolgreich und er die Schafe, hat keiner der Welpen hat ein Schaf verloren aus dieser Gruppe. Ja, ja, ja. Und sie müssen ja den Instinkt auch testen für den Hund. Ja. Ja. Der Schäfer kauft ihnen keinen Hund ab, wenn sie sagen, dann fängst du mal in 2 Jahren dann an und bildest ihn mal aus. Ja. Dann sagt er, ne, dann will ich lieber einen 2-Jährigen, der ausgebildet ist und dann zahle ich mehr dafür, ja, als dass ich mich 2 Jahre mit dem Hund plage und nachher kann er gar nichts oder er kann das nicht, was ich brauche. Und in welchem Alter ist der Hund erwachsen und fertig ausgebildet? Ach, man bildet eigentlich immer aus. Ja. Mhm. Der Hund ist im Prinzip wie ein Musikinstrument, ja. Oder wie meine Finger, wenn ich mein Musikinstrument nicht spiele, eine Woche nicht Klavier gespielt habe, dann klappt das nicht mehr so, dann sind die nicht mehr so beweglich. Ja, wenn ich da immer im Training bleibe, wenn ich natürlich 2 Jahre Klavier gespielt habe, kann ich auch mal ein paar Tage aussetzen und ich bin nicht gleich unten mit dem Stand. Aber im Prinzip muss der Hund gut trainiert werden, er muss ja auch gehorsam sein. Er soll nicht so wild sein, dass er sagt, ich bin jetzt erstmal 10 Minuten nicht gehorsam, weil ich mir jetzt hier den Mut ablaufen muss, weil ich Stallmut habe, ja, sondern soll er ja möglichst gleich machen. Ja. Und wenn man einen Hund eine Zeit lang nicht trainiert ist, was er vorher sehr solide konnte, das kann er sicher immer noch, aber ist vielleicht ein bisschen lustig und macht es nicht ganz so solide und prompt, als wenn ich ihn jetzt jeden Tag arbeite. Hey Willi, ich sollte aber natürlich mit einem ausgebildeten Hund in der Lage sein, dass ich quasi zu meinen Schafen fahre. Der Hund war noch nicht Gassi, weil ich das bei den Schafen erledigen wollte und stelle fest, sie sind auf Nachbarswiese und muss aus dem Auto kommen, geschwind auf dem Weg zu den Schafen pieseln und dann muss er arbeiten. Das kann ich mir nicht leisten, dass er jetzt eine halbe Stunde Fahrrad fahren muss, bevor er so weit ist, dass er arbeiten kann. Ja, ja? Ja. Und Hunde, die wirklich an der Herde arbeiten, also im Besitz eines Schäfers oder Bauers sind oder wie auch immer, gehen die irgendwann in Rente? Natürlich, irgendwann kann er nicht mehr. Mhm. Ja. Das Ziel ist ja, einen früh arbeitenden Hund zu bekommen, den ich früh einsetzen kann, der aber auf der anderen Seite ganz lange arbeiten kann, damit ich lang was für ihn habe. Diese Stunden, diese Kilometer, die ich auf der Weide verbringe, die sind ja im Prinzip unbezahlbar. Ja. Wenn Sie da einen Trainer, wenn Sie dem bloß Mindestlohn 57 die Stunde geben, also da kostet der Hund nachher 100.000 Euro, wenn er fertig ist. Ja. Das muss man dann, der gute ältere Hund, der natürlich nicht mehr so schnell rennt wie ein junger Hund, ja, der das aber über die Routine macht, der erzieht ihnen ja auch die Schafe. Mhm. Ja. Das heißt, wenn sie neue Schafe bekommen, nimmt man den zum Einhüten und natürlich nicht den Jungen, dem nochmal die Nerven durchgehen, ja, der manchmal ein bisschen zu schnell rennt oder nicht so wirklich gehorsam ist. Ne? Ja. Und wenn dann die Schafe eingehütet sind mit einem guten Hund, dann können sie auch mal vorsichtig den Wilderen dran lassen. Der ist unbezahlbar, auch wenn er vielleicht keine vollwertige Arbeitskraft mehr ist. Mhm. Ja. Und natürlich ist es in meinen Augen so, dass man natürlich seinen alten Mitarbeiter in Rente schickt, aber nicht in die völlige, soll man sagen, Isolation und in die Reizarmut. Die alte Hund wollte auch noch mal ein bisschen was tun. Ja, ja? Okay. Aber die Arbeit ist schon körperlich sehr fordernd, weil die eben viel rennen, aber auch intellektuell sehr fordernd für die Hunde. Ja, geistig und körperlich, ja. Der Hund ist geistig nach, sagen wir mal, 10 Minuten erfolgreich im Schafehüten sicher gut ausgelastet und erstmal müde. Mhm. Ja, wenn er das natürlich regelmäßig macht, dann ist er nach den 10 Minuten nicht so müde. Ja. Also ganz klar, wenn sie gewöhnt sind, lange konzentriert zu arbeiten, ja, dann sind sie nicht so erschöpft, als wenn sie das einmal im Monat machen oder einmal im Jahr. Ja, ganz logisch. Klar. Und der Hund muss ja auch geistig und körperlich trainiert werden. Auf der anderen Seite geht natürlich ein guter Hund nicht kaputt, der ein Mindestmaß an gesunden Gelenken hat, der einen guten Körperbau hat, etc. Hunde sind Lauftiere. Mhm. Ja? Ein Wolf legt auf der Jagd in der Nacht oder bis an, ich meine, diese Wildschweine, die er erlegen will, die sitzen halt nun mal nicht am nächsten Baum. Da muss er erstmal in dieses Revier, wo die Wildschweine rumgehen. Dann muss er sich anpirschen und dann hat er sie immer noch nicht. Er muss sie erstmal ein bisschen müde jagen, damit er sich überhaupt ohne Gefahr für Leib und Leben an den Tötungsbiss machen kann. Und das, was die Leute mit ihrem Hundewelpen machen, heißt immer, um Gottes Willen, mit dem, der ist 8 Wochen, da darfst du nur 8 Minuten gehen. Mhm. Ja. So viel Wochen wie alt ist, pro Woche 1 Minute bewegen. Damit wird der Hund nicht gesund, weil er keine Muskulatur aufbaut. Mhm. Und dieses freie Bewegen beim Hüten, dass er rechts rumläuft und links rumläuft, der Platz, dem Berg raufläuft, dem Berg runterläuft, ja, das gibt Muskulatur, viel mehr Muskulatur, als geradeaus am Fahrrad oder beim Joggen zu laufen. Mhm. Ja. Mhm. Und die Muskulatur trägt das Skelett. Und die Muskulatur sorgt dafür, dass alle Knochen da sind, wo sie hingehören. Es nicht zu Bandscheibenvorfällen kommt, dass die Hüfte und die Ellenbogen da bleiben, wo sie hingehören. Ja, ja, ja. Damit kann ich kann ihn schon kaputt machen, wenn ich es wirklich drauf anlege. Aber das ist ja nicht das Ziel. Ja. Aber zu wenig ist nichts. Ja. Gut, ich wäre jetzt mit meinen Fragen erstmal soweit durch. Jetzt hätte ich noch eine Frage zu der Situation hier. Also wir stehen jetzt gerade in so einem Unterstand für die Schafe, es sind aber keine Schafe drin momentan, mit 2 Hunden von ihnen. Das eine ist der Willi, das ist ein bisschen ein älterer Hund. 9 Jahre ist der Willi. 9 Jahre. Ja. Hallo Willi. Und das andere ist die Star, die ist 2 Jahre alt. Sie haben jetzt während des Gesprächs die Star ein paar Mal ermahnt, hier zu bleiben und sich wieder hinzulegen. Warum haben Sie das gemacht? Ist es einfach, damit Sie die Kontrolle behalten und ihr weiterhin signalisieren, dass Sie der Chef sind? Okay, weil hier ist es ja eigentlich nicht gefährlich. Also Sie könnte ja auch einfach hier ein bisschen rumstreunen. Naja, der Australian Shepherd hat einen guten Wach- und Schutztrieb. Und es kann ja sein, dass da oben, das sind vielleicht 30 Meter, auf dem Weg irgendjemand spazieren geht. Und da wollen wir ja nicht, dass die Star hingeht und dem die Hosen verreißt. Ja? Wenn wir uns eine Zeit lang hier aufhalten und fest da stehen oder auf der Bank sitzen oder wie auch immer, wird der Hund dieses Areal relativ zügig als sein Areal betrachten. Okay. Ja? Und wenn dann einer quasi in seinen Bereich reinkommt, dann schickt er den wieder raus. Ja? Okay, und hier ist jetzt auch kein Zaun? Nee, das ist kein Zaun. Okay. Ja. Die wissen ja, wo der Weg da oben geht und das sollen sie nicht machen. Und dann kann es natürlich sein, die Star weiß, wo die Schafe sind. Ja? Und man will nicht, dass sie jetzt einfach dahin geht und unterm Zaun durchgeht oder drüber springt und die Schafe sortiert. Ja? Okay. Eine gewisse Kontrolle braucht man. Okay. Ja? Okay. Dass ihm das natürlich jetzt stinkt, wenn er da 3/4 Stunde am Stück liegen soll, das ist ganz klar. Das ist ein junger Hund, der will sich dann auch bewegen. Ja. Ja? Aber das muss er halt auch lernen. Manchmal dauert es ja. Ja, okay. Und das sind jetzt beides Australian Shepherds? Ja, in unterschiedlichen Farben. Und der Willi hat aber keinen Schwanz, oder? Der Willi ist aus Kanada importiert und der Willi und die amerikanischen und kanadischen Hunde, die sind so gut wie immer kopiert. Okay, also das ist nicht angeboren, sondern das wird abgeschnitten, muss man sagen. Das ist abgeschnitten, ja. Star. Das wird in den ersten 2-3 Tagen wird der Schwanz kopiert, am besten in den ersten 24 Stunden. Und es hat eigentlich, es hat so ein bisschen einen geschichtlichen Hintergrund. Diese Hunde kommen ja ursprünglich aus Europa. Die Vorfahren dieser Hunde sind in Europa gewesen. Und der liebe alte Fritz hat ja ganz viel Geld gebraucht für seine langen Kerls und Steuern erfunden. Ne? Mhm. Zum Beispiel die Zündholzsteuer. Die Einwohnersteuer. Ja? Und er hat eben auch erfunden, dass man Hundesteuer bezahlen muss. Und wenn man einen Arbeitshund hat, muss man keine Hundesteuer bezahlen. Mhm. Und deswegen haben die Leute den Schwanz abgeschnitten, weil das war dann der Arbeitshund. Okay. Ja? Und das hat sich dann, so eine Tradition, die sich erhalten hat. Die Leute haben sich ja auch mal 2-3 Hunden den Schwanz abgeschnitten, um die Steuer drum herum zu kommen. Ja? Die Leute, jetzt reicht's dann mal wirklich, ne? Ja, Platz. Die Leute in Amerika sagen, der Hund arbeitet ja auch an den Rindern. Es wäre zu gefährlich im Gebüsch, in den Brombeeren, in den Dornen und so weiter. Die Haare an der Rute sind ja relativ lang und weich und buschelig, dass der Hund da irgendwo hängen bleibt. Ja, okay. Und dann, diese Rinder dort sind bei uns ja deutlich zahmer. Wenn man sich überlegt, so Texas Longhorns, die bleiben 3-4 Jahre da irgendwo auf der Weide, dann fängt man sie ein, schlachtet sie. Die kennen keinen Menschen und keinen Hund. Mhm. Ja, sei denn mal so ein bisschen gefüttert im Winter. Und der Hund holt die da aus dem Gebüsch raus. Mhm. Das ist eine ganz große Spezialität. Eine ganz große Spezialität vom Australian Shepherd. Und dann könnte er mit diesen langen Haaren im Gebüsch hängen bleiben. Ja. Und dann ist er tot. Ja. Ja, das Rind killt ihn vielleicht. Ja. Ja. Und dann hat man das Problem, man sieht ja, die Hunde sind ja jetzt schon eine Weile über die Wiese auch gelaufen. Da sind keine Kletten oder Stroh oder was auch immer im Fell. Der Hund soll so ein hartes Fell haben, dass das eben rausfällt. Mhm. An diesen weichen Haaren an der Rute bleibt es kleben. Und dann müssen sie nach der Arbeit noch da die Rute frisieren, damit das raus ist, oder der Hund sammelt das alles selber raus. Könnte auch ein Grund sein, warum man ihn kopiert. In Deutschland ist das aber inzwischen verboten, oder? Das ist schon ganz lange verboten, ja. Mhm. Meine von mir gezüchteten Welpen werden auch schon seit Ewigkeiten, auch vorm Verbot, nicht kopiert, weil ich einfach denke, das Teil, was er dran hat, das lassen wir halt dran. Ja. Bei uns ist es ja auch nicht so, also wir haben ja die Zeit, auch wenn man jetzt hauptberuflicher Schäfer oder Landwirt wäre, wir haben ja die Zeit, unseren Hund zu pflegen. Mhm. Ja. Und können das, ja, ich würde, wenn jetzt bei meinen Hunden Kletten im Schwanz sind, würde ich einfach die Schere nehmen, wenn ich sie nicht rausgebürstet kriege, und das halt abschneiden. Ja. Stört ja den Hund weiter nicht. Ja. Ja. Der Amerikaner sieht den Hund sehr stark als Arbeitsgerät, wenn auch als sehr wichtiges Arbeitsgerät, und die haben sicher auch teilweise die Zeit nicht. Die haben Riesenrinderherden, weitläufiger Bekannter von mir in den USA, der hat 5000 Schafe und einen ganzen Haufen Hunde und bewegt sozusagen Tag und Nacht diese Schafe mit den Hunden. Das ist einfach für den sicher auch eine Arbeitserleichterung. Ja. Aber für den Hund kann es auch ein überlebenswichtiges Kriterium sein. Ja. Ich bin mit meinen Haaren, ich hatte längere Haare früher, da unten auf der Wiese in den Brombeeren hängen geblieben. Ich habe mich so gebückt, um den Pfosten reinzumachen, und bleib mit dem Zopf in den Brombeeren hängen, und Handy, Weste, Handy, Taschenmesser hingen alle da hinten am Zaun, und dann stehen sie da. Mhm. Und dann müssen sie sich da rausmontieren. Hätte ich das Taschenmesser gehabt, hätte ich sie abgeschnitten einfach. Und dann weiß man, wie es dem Hund gehen kann. Ja, das will man nicht haben. Es gibt doch aber auch Hunderassen, die haben angeboren keinen Schwanz, oder? Ja. Oder so einen Stummelschwanz halt. Ja, diese Bulldoggen, Englisch Bulldog, hat ja von Natur aus so einen ganz kurzen, verkrüppelten Schwanz. Ob das ein Stummelschwanz ist genetisch, weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall immer krumm. Der Boston Terrier hat es auch. Bei den Hütehunden gibt es schon immer den sogenannten Natural Bobtail, diesen kurzschwänzigen. Mhm. Und diese Länge ist dann mehr oder weniger lang oder halt kurz. Okay. Ja. Ja, Natural Bobtail bedeutet, dass das Endglied fehlt und vielleicht noch ein paar vor dem Endglied. Okay. Ja, daher kommt die unterschiedliche Länge. Man hat dann einen Standard gemacht für den Aussie, und wenn man einen Standard hat, muss man ja so bestimmte Maße einführen. Dann hat man gesagt, der natürlich kurze oder der kopierte Schwanz nicht länger als 10 Zentimeter. Mhm. Das heißt, auch Natural Bobtails werden in den USA teilweise noch kopiert. Es gibt in Deutschland bei den Altdeutschen den sogenannten Stumper, der ist besonders in Süddeutschland verbreitet, und der hat eben auch einen Natural Bobtail, also einen halben Schwanz. Mhm. Und manche Leute sagen, die mit Natural Bobtail könnten besonders gut hüten. Okay. Glaube ich jetzt nicht, aber manche Dinge weiß man ja nicht. Ja. Ja. Okay, die Star guckt sich schon ganz erwartungsvoll an, ja, will, dass es jetzt gleich losgeht. Los, ne? Haben wir denn jetzt irgendein wichtiges Thema noch vergessen, oder sollen wir hier erstmal Schluss machen und zum praktischen Teil übergehen? Wir hatten in der E-Mail noch die Frage, wie lernt eigentlich so ein Hund? Ja. Ja, und es ist eigentlich ganz einfach, der Hund lernt, so wie Sie und ich auch lernen. Bei natürlichem Lernen. Sie lesen sich Wissen natürlich an, sie gucken den Film, sie lassen sich was zeigen. Ja, aber im Prinzip lernt man über Versuch und Irrtum. Mhm. So funktioniert es nicht, probieren wir was anderes. Mhm. Ja. Und wenn man einen Hund hat mit sehr viel Drive, der also selber hochmotiviert ist, etwas zu tun, der probiert auch immer aus, der ist kreativ. Der sagt, okay, das hat nicht funktioniert, wenn ich links rumgehe, also gehe ich doch mal rechts rum oder geradeaus. Okay. Und dann kommt er irgendwann drauf. Okay. Man kann es ihm natürlich auch zeigen, aber auch das ist eigentlich Versuch und Irrtum. Ich kann sie mir auch falsch zeigen. Ja. Ja. Also das ist im Prinzip wie bei einem Kleinkind, oder? Jeder lernt. Das ist das Lernen des Lebens, Versuch und Irrtum. Sage zu ihrem Kind, fass nicht auf die heiße Herdplatte. Irgendwann will er es selber ausprobieren. Ja. Das hat er nicht gelernt, weil ich es ihm gesagt habe. Das muss er erfahren. Ja. Das muss einmal wehtun. Ja. Ist doch genauso, wenn sie einen neuen Computer kaufen oder was auch immer. Es gibt Leute, die lesen die Gebrauchsanweisung, wissen, wie alles funktioniert. Und es gibt Leute, die fangen an, stellen fest, dass sie die Fachworte nicht verstehen. Und dann probieren sie aus, ja, welche Taste, welcher Stecker. Ja. Lernen durch Versuch und Irrtum. Mhm. Und das ist eigentlich eine ganz natürliche Art und Weise. Hund lernt natürlich auch über Ermutigung des richtigen Tuns und Einschränken des falschen Tuns. Mhm. Ja. Indem ich, bevor er das macht, was er nicht soll, sage, lass das bitte sein. Ja. Aber als Alternative könntest du ja das und das machen. Ja. Dann wird er sich nach einer Zeit lang, wenn ich das richtig mache, natürlich diese Alternative von sich aus aussuchen, um das Fehlverhalten zu umgehen. Ja. Ja? Ja. Ist aber weitestgehend auch durch Versuch und Irrtum. Er versucht etwas zu machen, was ich nicht haben will. Und dann sage ich, mach was anderes. Ja. Und dann weiß er es ja. Ja. Ja. Eine Frage fällt mir jetzt noch ein, weil die Stasi die ganze Zeit so ganz aufmerksam anguckt. Die ist jetzt total auf sie fixiert. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt irgendein Kommando geben würde, das würde sie überhaupt nicht interessieren. Das macht er nicht. Mhm. Nee. Okay. Neulich waren Türken da, um meine Lämmer zu kaufen. Und die haben ja immer Angst vor den Hunden. Und man braucht aber den Hund, gerade um diese Bocklämmer dann mal ranzukriegen und zu besichtigen, braucht man einfach den Hund. Da an dem Berg findet man den natürlich nicht im Gebüsch. Ja. Und dann habe ich immer, wenn sie dann weglaufen wollten, die Star arbeitet relativ gut selbstständig, aber ab und an braucht sie natürlich ein Kommando oder so. Und dann sagt der Türke irgendwann zu mir, was ich denn sagen würde, dass der Hund es macht. Ja? Und dann sage ich, na, wenn er links gehen soll, dann sage ich away. Und wenn er rechts gehen soll, dann sage ich goodbye. Und die Star lag da. Und der Türke kommandierte dann meinen Hund mit away und goodbye. Und die Star lag da und hat gar nicht gemerkt, dass er sie kommandiert, weil es natürlich falsch ausgesprochen hat. Und weil der Hund so loyal ist, dass er das nicht mit jedem macht. Mhm. Ja? Der Australian Shepherd ist ein Hund, der für eine Person arbeitet. Der arbeitet nicht für sich selber, sondern der arbeitet für die Person. Ein Border Collie arbeitet um der Arbeit willen. Der hat eine ganz andere Motivation. Okay. Das heißt, wenn Sie einen Border Collie haben und Sie haben die Liste der Kommandos und Sie wissen, wie man die aussprechen muss, ja, dann können Sie den kommandieren. Mhm. Beim Australian Shepherd müssen Sie ein gewisses gesundes Verhältnis zu ihm haben und sein Chef sein, dann macht er das. Weil er macht es nicht, um zu arbeiten, sondern er macht es für den Menschen. Ja. Das ist ein ganz großer Unterschied. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt von Ihnen einen Hund kaufen würde, mit dem Sie schon gearbeitet haben, dann müsste ich erstmal eine Beziehung mit dem aufbauen und Ihnen langsam beibringen, dass ich jetzt die neue Chefin bin. Sie müssten quasi ein paar Tage mit dem Hund verbringen, mehr oder weniger Tage, das kommt drauf an, wie gut man zueinander passt. Und quasi die Grundkommandos, da wissen Sie ja bei einem ausgebildeten Hund, was man zu ihm sagt, dass man sitzt, sagt oder und nicht down oder was auch immer. Und dann müssen Sie das für sich einüben. Der Hund muss ja quasi auch lernen, dass Sie zwar Deutsch sprechen, aber vielleicht wegen einem anderen Dialekt haben. Ja, da muss er sich ja drauf einstellen. Ja, Sie müssen ja lernen, das im richtigen Moment zu machen. Das Timing muss ja stimmen, etc. pp. So, und wenn Sie, und dann muss der Hund natürlich Sie anerkennen. Das macht er auch nicht so ohne weiteres. Ja. Es gibt immer diese Glückskäufe. Sie kaufen den Hund und der Hund hat nur darauf gewartet, dass genau Sie ihn kaufen und er will nur noch bei Ihnen sein und alles tun, um Ihnen zu gefallen. Das ist der Idealfall. Ja. Tritt aber wie so oft im Leben nicht permanent ein. Ja. Ja? Und dann muss ich mich über bestimmte Maßnahmen, die meine Rangordnung quasi erhöhen, dem Hund vorstellen und den Hund dazu veranlassen, mir gefallen zu wollen. Und dann gehe ich da auch. Ja. Das dauert mehr oder weniger lang, der ein oder andere schafft es nie. Ja. Ja, weil er das Timing nicht hat, weil er das Feeling für den Hund nicht hat, weil die beiden vielleicht nicht zusammenpassen. Mhm. Hat man ganz viele Hunde, bei denen das nicht funktioniert, sollte man sich fragen, ob man selber was falsch macht. Dann liegt es nicht an den Hunden. Mhm. Ja. Es ist aber auch eine genetisch bedingte Sache, eine angeborene Sache, dass der Hund diese Fähigkeit und dieses Wollen zur Zusammenarbeit hat. Es gibt Hunde, die machen das einfach für sich allein und da ist der Mensch nur der Chauffeur zur Schafswiese. Und mit dem wird man nie ein gutes Team, egal wie begabt er dann ist. Ja. Das heißt, man muss beim Züchten natürlich auch darauf selektieren, dass der Hund diese Teamfähigkeit behält, dass das sozusagen automatisch funktioniert. Ja. Na? Mhm. Das ist ganz wichtig, sonst wird nichts, gell's da? Manche Leute können das, eine Schwester von der Star, die wohnt in der Schweiz. Das ist quasi ihre Zwillingsschwester, die sieht ja extrem ähnlich. Und die Besitzerin, die Nicole, wollte eigentlich mit dem Hund Agility machen. Ja? Der Hund wollte aber kein Agility machen und sie haben sich immer irgendwie so ein bisschen rumgestritten im Alltag und beim Agility und wie auch immer. Und dann hat sie mich um Rat gefragt und dann habe ich gesagt, Mensch, jetzt geh doch einfach her und hüte mal, wenigstens ab und an mal, dann geht's euch vielleicht besser. Und die Nicole hat jetzt eine Bekannte mit Schafen, geht zweimal in der Woche zum Hüten. Agility macht dieser Hund nicht, das machen die anderen und es klappt. Mhm. Ja? Das ist ein Team geworden, weil sie sich dem dann angepasst hat. Sie hätte den Hund auch weiterverkaufen können, aber das wollte sie dann auch nicht. Ja, das war natürlich eine feine Sache. Ja. Ja. Gut, sollen wir dann mal uns was Praktisches angucken? Ja. Okay, genau. Dann drücke ich hier mal auf Stopp. Also jetzt wird es, wie schon gesagt, ein bisschen schwieriger zum Zuhören, zum Verstehen. Das liegt einfach daran, dass Frau Deckert und ich da mit den Schafen und dem Hund über die Wiesen gegangen sind und ich deswegen nicht immer direkt an Frau Deckert dran war und ihr das Mikrofon gut hinhalten konnte. Das heißt, es gibt einige Passagen, wo sie am Anfang relativ leise ist und dann erst später wieder gut zu verstehen ist. Ich denke aber, man kriegt die Atmosphäre und auch den Inhalt ganz gut mit. Insofern hört es euch einfach mal an. Und wenn ihr eben die leisen Passagen nicht so gut versteht, denke ich, tut das dem Eindruck keinen Abbruch. So, wir gehen jetzt hier über die Wiese zu den Schafen. Die stehen eingezäunt, vielleicht 100 Meter weg von uns. Frau Deckert hat sich gerade noch einen kleinen Stock gesucht und den Willi an diesem Schafunterstand, wo wir gerade waren, festgebunden. Und die Star läuft jetzt frei neben uns her und guckt schon ganz aufgeregt zu den Schafen. Was ist denn jetzt der Plan? Was machen wir jetzt mit den Schafen? Wir holen die Schafe jetzt hoch auf die Wiese mit dem Pferchen und dann separieren wir die Lämmer von den Schafen. Und dann tun wir ein bisschen Einpferchen oder solche Dinge. Okay. Einfach mal gucken, was man so tun würde, wenn man den Hund jetzt trainiert. Ne? Mhm. Das sieht natürlich jetzt deutlich. Star. Die Star will jetzt dahin. Das hat ja jetzt so lange gedauert. Ne? Dann muss man ein bisschen gucken, dass er auch ordentlich da bleibt. Mhm. Ja? Die Schafe haben uns noch nicht gesehen. Die eine hat uns gesehen. Guck jetzt, die dreht den Kopf zu uns. Und jetzt sehen wir mal, was passiert. Ob sie rankommen oder ob der Hund hinterlaufen muss. Ne? Okay. So, die Schafe stehen hier in so einem, wie nennt man das, so ein mobiler Zaun eben. Da sind die eingepfercht. Das sind 200 Meter bis hinten, würde ich mal sagen, und 50 Meter breit. Also doch eine gewisse Strecke. Ne? Mhm. Wie viele Schafe sind das? Das sind ungefähr 22, 25, so, ja, 25. Ne? Ja, jetzt laufen sie zu uns her, gucken schon alle. Die stehen jetzt da hinten, warten ab und rufen und hoffen, dass es was zum Essen gibt. Man könnte ja jetzt Brötchen bringen, man könnte sie weiterstecken oder man könnte sie ranrufen. Ja, weil sie aber vor 3 Minuten beschlossen haben, wir gehen jetzt da hinten hin und fressen was, weil das wird heute nichts mehr mit diesen Leuten. Warten sie jetzt ab, die sind faul. Mhm. Es gibt 2 Möglichkeiten, dass wir den Hund in die Wiese lassen und ein Stückchen näher gehen oder dass wir den Hund außen rum schicken und mal versuchen, ob sie das könnte, über die weite Strecke die Schafe zu holen. Ja? Mhm. Das heißt, der Hund sitzt jetzt da, weiß, um was es geht, kennt eigentlich die Arbeit, kennt sie aber nicht auf die weite Strecke und jetzt schickt man einfach mal los. Star? Away. Rennt er in die, was ist das, nach links rennt er jetzt. Er rennt natürlich jetzt erstmal geradeaus, aber da oben rennt er nach links. Jetzt geht er durchs Netz, das muss ich mal aufpassen. Okay, die Schafe laufen jetzt auf uns zu. Der Hund treibt die Hunde mit ziemlichem Tempo zu uns her und jetzt sind sie schon da. Okay, die Star guckt sehr aufmerksam immer wieder zu Frau Deckert, ob irgendwelche neuen Kommandos kommen und behält aber auch die Schafe im Blick, dass die alle beisammen bleiben. Jetzt ist gerade eins ausgebrochen, das hat aber die Star sehr schnell gemerkt und ist jetzt einfach wieder, hat es wieder zurückgebracht. Man sieht ja jetzt auch die Körperspannung in dem Hund. Der Hund ist nicht mehr dieser entspannte, faule Hund wie vorhin, als wir uns im Stall unterhalten haben. Steht aufrecht vor den Schafen und die Schafe weichen zurück. Hier, die mit der weißen Nase und den Punkten, die wollten mit ihm streiten. Und hat die Star gesagt, mit mir streitet man heute nicht. Ja, und sie steht aufrecht da, sie hat nicht den Kopf nach unten und starrt sie an, sondern sie steht aufrecht da und zeigt die Präsenz. Rute ist unten, das heißt, der Hund hört uns jetzt auch zu. Er ist also gehorsam. Wenn die Rute unten ist, ist er gehorsamer, als wenn die Rute oben ist. Ja? So guckt immer hin und her, ob einer weglaufen will oder nicht. Ja? Und die Schaf denkt, okay, heute hat er die starken Hosen an, benimmt euch gut. Und wenn jetzt eins irgendwie ganz frech wäre, dann würde die Star das Schaf in die Beine zwicken? Sie würde es in die Hacken zwicken, sie würde vielleicht einen sogenannten Rippengriff machen. Das ist der Griff an die Seite auf die Rippen. Das heißt, der Hund hat den Mund offen, sieht höchst spektakulär aus, hat den Mund auf, greift dem Schaf auf die Rippen. Das Schaf läuft weg und der Hund muss zwingend hinterherlaufen. Er darf nicht stehen bleiben und festhalten, weil dann reißt er vielleicht das Fleisch oder die Haut von den Rippen runter und dann gibt es eine Tasche und dann ist das Schaf unter Umständen irgendwann tot durch die Infektion, die dann kommt. Ja? Er muss also da hinterherlaufen, sieht extrem dramatisch aus, ist aber eine ganz korrekte Art, ein Schaf zu korrigieren. Das Schaf hat einen blauen Fleck auf der Rippe. Aus der Rippe macht man eh Wurst und keinen Braten aus diesem Fleisch, also ist nichts ruiniert. Wenn er das Schaf in die Keule hinten beißen würde und sie verkaufen diese Keule, jemand brät die und hat dann diesen blauen Fleck auf dem Teller, der isst nie wieder Lammfleisch. Aber gar nie. Er darf also mit den Zähnen die unbewollten Teile, sprich die Beine oder die Füße und den Kopf benutzen. Da auch eventuell, wenn es wirklich notwendig ist, mal eine Verletzung machen. Auf den Rippen oder im Fleisch, in der Wolle darf er das nicht. Ja? Das muss er lernen, beziehungsweise das weiß er auch aus dem Instinkt, dass man an die Köpfe geht oder an die Hacken. Das hat man ja auch gesehen, so nebenher geht sie zweimal hin und her, ja, und sie legt sich nicht hin. Sie steht da und sagt, Mädels, ich bin heute der Chef. Ja. Da jetzt wieder, ne, beobachtet, das sind die Lämmer da drüben jetzt da rechts, ja, die sich schon ein bisschen separieren und sie ist unter Spannung jetzt. Und sie wartet natürlich, was sag ich jetzt, ja. Jetzt könnte ich hergehen, aufmachen. Dann laufen die Schafe raus, dann lasse ich sie wieder einfangen und dann gehen wir mit den Schafen über die Wiese zu der Trainingswiese. Ich könnte aber jetzt auch hergehen, sie in die andere Position, also hinten hinstellen und die Schafe wegtreiben. Mhm. Das kann sie jetzt noch nicht so gut, da arbeitet sie gerade dran, aber das könnte ich auch, wenn ich das jetzt bräuchte. Mhm. Oder wenn die Schafe hier so dicht am Tor sind, dass ich es nicht aufkriege, weil es zum Beispiel nach innen aufginge. Mhm. Kann ich ja nicht aufmachen, wenn die Schafe davor sind. Also muss der Hund daher Schafe wegtun, kann ich aufmachen und dann bringt er sie raus. Mhm. Ja, gibt verschiedene Methoden. So, probieren wir mal. Ja, jetzt macht Frau Deckert das Tor auf und jetzt werden die Schafe da gleich rauskommen. So, noch stehen sie da, gucken, was passiert. Der Hund steht auch noch da, jetzt laufen sie langsam raus. So, jetzt sind zwei Schafe in so eine Nachbarwiese abgebogen. Die müssen jetzt noch eingefangen werden. So, und Frau Deckert gibt jetzt die Richtung vor, die läuft einfach vorweg und Star treibt die Schafe, dass die bei Frau Deckert in der Nähe bleiben. Das ist ein bisschen überschwänglich, hat aber die Schafe gut zusammengehalten. Was ich jetzt versuchen will, weil die Schafe eher auf die andere Wiese drängen, dass sie sie dorthin treibt, dass sie das gerade wegtreiben lernt. Ja? Mal schauen, ob es geht. Ne? Oder mal hören. Trinken. Wenn sie den Hund näher bringen würden an dem Bottich, würden die Schafe von dem Bottich weggehen und eben nicht trinken. Deswegen lassen wir außerhalb der Fluchtdistanz, können die in Ruhe trinken. Mhm. Ja. Wie lang ist die Fluchtdistanz ungefähr? Die ist unterschiedlich. Die Fluchtdistanz ist, oder sagen wir mal, die Grenze zur Fluchtdistanz ist dort, an dem Punkt, wo der Hund die Schafe bewegt. Sind die Schafe, die sind ja lustig jetzt, die wollen ja jetzt auch laufen, hier ist auch eine frische Wiese, ja, die haben Hunger gehabt, dann ist die Fluchtdistanz deutlich größer, als wenn sie vollgefressen sind, es hat 30 Grad und sie sind müde. Mhm. Ja. Das heißt, es variiert. Es ist der Punkt, an dem die Schafe sich vom Hund wegbewegen. Ja. 10 Meter, 20 Meter, 1 Meter, je nachdem. Und können die Schafe den Hund erkennen oder laufen die jetzt vor jedem Hund so weg wie vor der Star? Nein, da sind wir wieder bei der Ausstrahlung, beim Charisma, bei der Präsenz des Hundes. Hätte man jetzt einen Hund, der ausschaut wie die Star, würden sie sich vielleicht mal für 2 Minuten vertun. Dann merken die aber gleich, der Hund arbeitet anders, das ist nicht die Star, da haben wir uns geirrt. Und dann machen sie das, was der Hund sagt. Entweder nichts oder sind sehr gehorsam, panisch, was auch immer. Okay. Das Individuum ist schon identifizierbar, auch für Schafe. Aber das Tier orientiert sich zuerst mal an der Silhouette. Wie kommt der Hund daher? Vielleicht noch ein bisschen an der Farbe. Ja? Und wenn also ein Hund kommt, der die Farbe hat und die Silhouette von der Star, zum Beispiel der Schwester, die aber natürlich anders arbeitet, denken sie zuerst, es kommt die Star, die kennen wir ja. Wenn man einen Hund hat, vor dem die Schafe Angst haben und man bringt so einen daher, denken die zuerst mal, der macht uns Angst. Und dann ist es am Hund zu sagen, hey, könnt mir vertrauen, ich mache euch ruhig, ich tue euch nichts. Ne? Ganz einfach. Ja. Ne? Der erste Eindruck ist immer visuell. Mhm. Ja, der ist nicht über den Geruch, sondern der ist visuell. Ja. Und so gehen sie da unter den Apfelbaum, fressen ein paar Äpfel oder hoffen, dass man Äpfel fressen kann. Liegen ja keine drunter. Gab ja keine. Und man sieht jetzt, die Schafe sind näher gekommen. Das heißt, eigentlich sind sie in die Fluchtdistanz reingekommen. Ja? Die halbe Strecke vom Bottich bis zu uns haben sie jetzt wieder zurückgelegt. Und der Hund liegt da. Genau. Nein. Der liegt da. Nein, Star. So, jetzt hat der Hund sich selbstständig gemacht und hat... Wir wollen ja, dass sie da runterlaufen. Ja? Bringt jetzt die Schafe wieder zu uns her. Sobald der Hund in Ruhe ist, gehen die Schafe und fressen, weil sie wissen, wenn er liegt, ist er nicht in der Arbeit. Mhm. Ja, der Hund weiß aber auch, das habe ich auf der Wiese mal geübt, Schafe dürfen nicht diese Kante runter, außer Sicht. Ja, mhm. Deswegen ist er selbstständig runtergegangen und hat sie wieder raufgebracht. Mhm. Ja, hat er ja eigentlich recht, auch wenn das jetzt gerade nicht sollte. Ja. Ja. Die Gratwanderung zwischen Kadavergehorsam und Teamarbeit, selber aufpassen und kommandiert werden, mhm. schwierig. Mhm. Ja. Mhm. So, man sieht jetzt auch, der Hund ist ganz dicht bei uns, es sind vielleicht 5 Meter, 4 Meter und die Hunde fressen um uns herum. Weil sie wissen, wenn ich zu meinem Hund Platz sage, dann kann der Hund uns nichts mehr tun. Dann kann man Blödsinn machen oder fressen oder was. Zum Salat rennen, wie auch immer. Dann ist der Hund nicht mehr im Dienst. Ja. Das heißt, Schafe, die noch nie von einem Hund gehütet worden sind, die würden sich auch anders verhalten. Ja. Die wären viel wilder, würden vielleicht auch nicht so gut zusammenbleiben. Das kommt auch auf die Schafrasse an. Es kommt auf die Menge der Schafe an. Ob ich 50 habe und es sind Merino oder ob ich 3 Heidschnucken habe, die sind leichtflüchtiger. Ja, leichtflüchtige Schafe bleiben oft nicht so gut zusammen, ja, sondern die haben eine größere Individualdistanz, weil sie daher kommen, wo es nicht so nahrhaftes Futter gibt. Also muss man weit weg vom anderen, damit man mehr Futter findet. Ja. Merino-Schafe oder auch Schwarzköpfe oder so etwas sind ja meistens in großen Gruppen unterwegs. Die Wanderschäfer haben ja, also unter 400 tut es ja da keiner. Die haben teilweise 1000 und die verhalten sich ganz anders. Mhm. Ja. Das ist ganz normal. Eine Rasse heißt ja, ich verhalte mich nicht wie eine andere Rasse, sondern so wie meine Rasse. Das gibt es auch bei Schafen. Ja. Und hier die Lemmers, die 3 hier, die haben natürlich ein bisschen extra Rechte. Ja. Das Kleine hier ist ein Flaschenlamm, das war ein Drilling, da ist die Mutter gestorben. Und die hat man natürlich lange füttern müssen. Und die trödelt hinten immer etwas rum. Und der Hund sagt, okay, komm's halt nachher hinterher, dann ist gut. Stimmt das, dass sich Ziegen nicht so gut mit Hunden hüten lassen? Ach, meine 2 Ziegen sind eine gewisse Aufgabe. Sie lassen sich aber genauso gut hüten. Der Hund muss vielleicht etwas anders arbeiten. Also eine Ziege, die Ziegenherden bleiben nicht so gut zusammen und es geht besser, wenn man sie von sich wegtreibt, als wenn man sie zu sich herfängt. Das liegt in dem der Tatsache Platz, dass die Ziege eine Ziege ist und kein Schaf. Mhm. Ja, Pferd läuft ja auch anders als ein Schaf. Mhm. Ja. Wenn man so eine gemischte Truppe hat, Schafe und Ziegen, das ist eine wirkliche Aufgabe. Ja, ich hatte vor Jahren, als ich die Rube kam, das ist die Großmutter von der Star, hatte ich 2 Ziegen bekommen. Und dann hieß es, lass die Ziegen mit den Schafen laufen, lernt der Hund besser, die Gruppe zusammenzuhalten. Ja, der Hund geht, sagen wir mal, auf die Flanke nach rechts und die erste Ziege läuft auch nach rechts weg, also auf der anderen Seite weg. Der Hund macht die Flanke weiter, um die erste Ziege zu holen, ist auf der anderen Seite der Herde, die zweite Ziege läuft nach links. Ja, das heißt, er hat eine gefangen, die andere ist weg. Ist ganz oft im Chaos geendet. Ja? Kann er aber lernen, ist eine Aufgabe für ihn, mhm. ja? Wo er sich trainiert. Mhm. Ja? Okay. Dazu muss er schnell im Geist sein und schnell auf den Füßen. Mhm. Und er muss wissen, wie es funktioniert. Diese Weidetiere haben ja, jetzt schwer zu erklären, die haben ja die Augen an der Seite des Kopfes. Das heißt, sie sind dafür gedacht, wenn ich auf dem Boden fresse, kann ich rund um mich herum gucken, ob von irgendwo der Säbelzahntiger kommt. Der Säbelzahntiger kommt fast immer von hinten, weil da ist ein Schaf ungefährlicher, springt auf den Rücken und meuchelt es. So. Und wenn der Säbelzahntiger genau von vorne kommt, da ist ja die dicke Nase dazwischen, kann das Schaf nicht genau nach vorne gucken. Wenn er von der Seite kommt, von hinten von der Seite, da sieht ein Schaf am besten. Ein Pferd im Übrigen auch, hat ja eine ganz ähnliche Kopfform. Und dann rennt es so schnell, wie es kann, weg. Und wenn ich einen Hund habe, der das mit dem Fangen nicht kann, der also nicht außenrum geht und von der Seite des Kopfes in Richtung Auge geht, um die Tiere zu drehen, sondern der eben hinten von schräg hinter dem Schaf oder der Kuh hinterherläuft, dann läuft das Viech natürlich vor mir weg. Das nutzt man natürlich beim Wegtreiben, wenn man sie eben nicht fangen will. Ja, muss man aber aufpassen, dass das nicht funktioniert. Die Autrans sollen im gleichen Tempo ausgeführt werden. Der Autran ist dieser große Bogen um die Schafe herum. Dieses Einsammeln der Schafe bis da hinten zum Gebüsch, muss ich mal gucken, ob da noch eins steht. Der Autran soll weit, ruhig und gleichmäßig vom Abstand sein. Ja, sodass die Schafe auch nicht beunruhigt werden, während der Hund kommt. Und weil der Hund eben von seitlich weit weg vom Schaf, von hinten seitlich ins Auge kommt, deswegen drehen sie. Würde er ganz dicht hinter dem Schaf laufen, ist natürlich kein Outrun, weil er keinen Bogen macht, würde das Schaf eben weglaufen. Und damit habe ich es halt nicht mehr. Da sitzt es dann und auf der Straße oder wo auch immer. Ja. Sie hatten jetzt vorhin noch gesagt, es gibt je nach Hütehunde, Rasse, verschiedene Verhaltensweisen, auch was die Distanz zur Herde betrifft. Ja, der Hund, es gibt ja die Hütehundrassen, werden ja eingeteilt in die Rassen mit dem losen Auge, die also nicht extrem hinstarren, sondern auch den Kopf mal abwenden und die aufrecht arbeiten, die die Schafe mit der Schulter bewegen, also da mal reinrempeln und die schieben, so wie im Sommerschlussverkauf, Ellenbogen raus, meine Socken. Ja. Und in die Hunderassen mit dem starken Auge, die sich so ducken, die so ein bisschen vorne auf die Ellenbogen gehen und eben die Schafe anstarren. Und diese Hunde können mit mehr Abstand arbeiten. Ja, weil sie das eben übers Auge machen. Die Problematik ist die, wenn ich zum Beispiel so eine Wiese, die Wiese hier, die ist ja relativ eng, ein Hund mit viel Auge, der würde ja da unten im Tal arbeiten. Das heißt, durch den Berg sieht er meine Schaf ja gar nicht. Gut, er könnte natürlich auch bergauf arbeiten, wenn er denn dahin käme. Ja? Das hat also dann unter Umständen seine Grenzen. Ja? Der Hund mit viel Auge bewegt die Schafe, das ist der Kelpie und der Border Collie, bewegt die Schafe durch Anstarren, Anschleichen, ja, sich hinter imaginäre Grasbüschel ducken und verstecken und dann da wieder aufstehen und so krabbeln wie so ein kleiner Guerilla nach vorne gehen. Ja? Und der Hund mit dem losen Auge, meines Wissens alle anderen Hütehundrassen außer dem Australian Kelpie und einem Border Collie arbeiten mit wenig oder mit kaum Auge. Ist natürlich auch situationsbedingt, ja, und ist natürlich auch wieder ein bisschen individuell. Ja, die Ruth zum Beispiel arbeitet mit sehr viel Auge oder ihre Mutter, die Black, kann das auch gut mit viel Auge arbeiten. Ja, aber weil der Aussie ja der Spezialist ist, einzelne Tiere und kleine Gruppen aus den Gebüschen zu klauben, das hat man im Unwegsamen, jetzt muss man sie mal schicken, go by and bring them back. Die wird jetzt mal kurz angerempelt, ja. Mach Platz, Star, mach Platz. Super. Ja. Nützt ihm das Auge ja gar nichts. Wenn er Auge zeigt, auf die Schafe, auf die Rinder und es ist ein Gebüsch dazwischen, sehen die das ja gar nicht. Also muss er körperlich präsent sein, hinter dem Busch vorkommen und sie mit der Schulter anrempeln. Wenn sie gar nicht gehen, nimmt er die Zähne. Also braucht er da, je nach Gegend, wo er herkommt, Auge oder kein Auge. Wenn wir das auf die süddeutsche Situation zum Beispiel beziehen, wir haben ja in Süddeutschland die Erbteilung gehabt. Das heißt, die Wiesen und Äcker wurden immer schmäler, dafür immer länger. Ja. In anderen Gegenden, Norddeutschland, östliche, da die neuen Bundesländer, gab es das nicht. Da erbt der Älteste alles und hat alles am Stück. Ja. Brauchen wir einen anderen Hund als für die großen Flächen? Die Wiese hier ist vielleicht, die wird so 200 Meter lang sein und ist vielleicht 15 Meter breit, vielleicht auch 20 Meter, mehr ist die nicht. Ja? Wenn ich einen Hund habe mit viel Auge, kommt der da vielleicht nicht rum. Ja? Also muss ich je nachdem, was ich für Wiesen habe, was ich für Tiere habe, mir den Hund dazu kaufen. Ich kann jetzt sagen, oh, ich liebe Border Collies, Platz, mach Platz. Ich liebe Border Collies, ich liebe Kelties, ich liebe Shelties, was auch immer und habe nicht die Gegebenheiten dann dazu. Ja. Mhm. Viele Leute, die Hütehunde haben mit viel Auge, die haben noch einen Hund einer anderen Rasse, teilweise Manchester Terrier ist sehr beliebt in England zum Beispiel, für die Pferchearbeit, wo er nämlich eng arbeiten muss, weil der Pferch nicht so groß ist. Ja. Das muss man natürlich auch sehen. Der Australian Shepherd ist sicher nicht der Weltbeste aller Hütehunde, aber er ist der Weltbeste für die Arbeit, die ich für ihn habe, die ihm passt, für seine Rasse, für seine Individualität. Ja. Die Schafe sind jetzt zum Bottichchen, haben geguckt, ob noch mal frisches Wasser drin ist und wissen, der Hund holt uns dann schon ab. Das hat sie ihm ja auf den Weg vom Weg bis zu dem Bottich erklärt. Wenn er abhaut, ich bringe euch wieder ran. Die Böschung geht da nicht runter und geradeaus geht da auch nicht weiter. Ja? Und jetzt können sie dann relaxen und dort fressen. Die Star passt auf, muss sich aber jetzt nicht bewegen. Ja? Sondern sie wissen jetzt, da kann man jetzt frisches Gras essen, so eine gute Wiese hier. Ja? Und jetzt bewegen sie sich in dem Bereich, den der Hund ihnen gestattet. Der Hund könnte ihnen auch gestatten, dass sie den ganzen Berg runtergehen bis da hinten, wo der Bach ist. Das sind auch vielleicht 300-400 Meter, dann könnte er auch machen. Ja? Bedingt eigentlich durch diese Erbteilung und diese winzigen Stückchen, die wir hier auf dem Süddeutschen haben, diese kleinen 20, 30, 40 Ar, 80 Ar großen oder kleinen Obstwiesen, ist natürlich der Australian Shepherd mit seiner guten Eignung als Koppelgebrauchshund. Das sind ja Koppeln, die wir da aufstellen mit unseren zwei Zäunen. Ja, an einer kleinen Gruppe natürlich ein super Spezialist. Ja. Ein großer Australian Shepherd wie der Willi wäre sicher auch ein guter Hund für eine große Herde, für einen Wanderschäfer. Ja? Weil natürlich der kleine Hund sich an einer großen Gruppe Schafe einfach zu sehr anstrengen muss, wenn er nur 40 Zentimeter hat, was es ja auch immer mal wieder gibt. Ja? Also muss ich mir überlegen, was habe ich für eine Wiese, was habe ich für Schafe, welchen Hund kaufe ich denn dazu? Ja? Wenn man jetzt hier so eine Weile steht, sagen wir mal noch 2 Stunden oder so, würden sich die Schafe, weil sie dann noch vollgefressen sind, dann auch hinlegen und wieder keuern und der Hund ist da. Weil sie wissen, dass der Hund uns jetzt nichts tut. Mhm. Ja? Der ist nicht im Hütemodus jetzt. Wenn er aufsteht, dann schon. Mhm. Ja? Das heißt, sobald der Hund aufsteht, werden die auch aufmerksamer und heben den Kopf oder hören auf zu fressen. Der Wolf ist ja sozusagen dann zu sehen und im Jagdmodus. Mhm. Ja, Tiere kann man im YouTube angucken bei Videos aus Afrika. Ja, wenn das Zebra an die Tränke geht und der Jaguar auch an oder der Löwe auch an die Tränke geht, dann weiß das Zebra, kann ich da hingehen oder hat der Hunger? Das sehen die an der Art und Weise, wie der sich bewegt. Mhm. Ja, das Beutetier ist ja nicht chancenlos dem Räuber gegenüber. Ja, wenn ich weiß, wie der Räuber funktioniert, dann brauche ich nicht so viel Angst haben. Dann kann ich meine Kraft sparen. Ja? Ich muss ja ansonsten, wenn ich umsonst renne, muss ich ja ganz viel weiter fressen, damit ich die Energie wieder habe. Ja? Ja. Wenn der Hund jetzt, während die Schafe fressen sollen, die ganze Zeit quasi lauern würde und die Schafe bedrohen würde, würden die Schafe gar nicht in Ruhe fressen. Ja? Das heißt, sie würden gar nicht ordentlich zunehmen. Ja. Nimmt der Hund Kontakt auf, Körperspannung steigt, bleib. Ich will jetzt nicht, dass sie die fängt, sondern da oben sehen sie ja 30, 40 Meter Entfernung, ist ein Feld vom Zaun offen. Und da soll sie die Schaf jetzt reinbuxieren, ohne dass sie die wieder herbringt. Ja? Das heißt, wir brauchen jetzt wegtreiben. Mhm. Brauchen tun wir es nicht, wir könnten auch fangenderweise dahin gehen. Aber die Schafe, wenn sie jetzt noch ein bisschen näher zu diesem Tor hinkommen, werden dann auf diese Wiese auch ziehen, sodass der Hund automatisch langsam hinterhergehen kann und dann dieses Wegtreiben, wie sich das anfühlt, mal ein bisschen verinnerlichen kann. Ja? Okay, dann probieren wir mal. Jetzt ist er ja auch ruhiger. Bleib hier. Okay. Ist er so nervös, weil die Schafe weglaufen? Nein. Bleib. So, Fluchtdistanz überschritten. Hund ist nicht in der Fluchtdistanz, Schaf bleibt stehen. Starwalker. Geht sie von sich aus darüber, weil sie weiß, wo das Loch ist. Ne? Das ist jetzt genau das, was man eigentlich nicht will. Jetzt gucken wir mal zu, was passiert. Jetzt haben wir 3 Schafe außerhalb vom Zaun und der Rest ist im Zaun. Jetzt können sie nicht weiter, weil da der Zaun... Ja, scheiße ist es, ne? Star away. Die Schafe gucken sich jetzt durch den Zaun an, aber können halt nicht zueinander, weil der Zaun dazwischen ist. Ja, können sie schon. Sag ich doch, springen sie da drüber. Das ist das, was wir nicht wollen. Jetzt machen die Schafe alle einen großen Satz über den Zaun und sind jetzt alle wieder außerhalb des Zauns bei uns. Und der Zaun ist jetzt leider umgeknickt. Frau Deckert montiert jetzt den Zaun wieder neu, stellt die Stecken wieder auf. Die Schafe sind jetzt alle wieder außerhalb des Zauns und der Hund liegt da und wartet auf weitere Anweisungen. So, jetzt kommt der nächste Versuch, die Schafe durch die Lücke im Zaun zu treiben. Und Frau Deckert versucht, dass da möglichst langsam hinter den Schafen hergeht und nicht hinter denen herrennt. So, jetzt sind fast alle Schafe schon drin. Das sieht jetzt diesmal gut aus, dass auch alle in die Weide reinkommen werden. So, jetzt haben wir es gleich geschafft. Jetzt sind die Schafe alle drin. Üben Sie hier auch mit fremden Hunden? Nee, mit fremden Hunden übe ich bei meinen Schafen eigentlich nicht. Okay. Sondern wenn fremde Hunde kommen, die kommen dann auf die Kurse. Mhm. Ja. Das wäre ja auch gar nicht erlaubt wegen dem Landschaftsschutzgebiet. Mhm. Darf man hier ja gar nicht. Abgesehen davon kann man einen nicht gut trainierten Hund, hat man ja gesehen, wie schnell die Schafe durch den Zaun gehen können, der hält sie ja natürlich nicht auf, kann man nur in einem Netz kann man den nicht anfangen. Mhm. Die eigenen jungen Hunde schon, weil man die kennt, weil die besser unter Kontrolle sind. Fremder Leutshund weiß man ja nicht, wie die sind. Ja. Da geht das nicht. Ja. Gut, jetzt versuchen wir mal, die Schafe in den Pferch zu treiben. So, Frau Deckert geht jetzt einfach zu dem Pferch hin und Star treibt die Schafe in die Nähe von Frau Deckert. Ich nehme mal an, dass sie jetzt gleich da reingehen wird. Ah ne, sie stellt sich außen an den Pferch und macht gleich das Tor zu. Okay, das ging jetzt recht schnell, schon sind die Schafe alle im Pferch. War ja mal nicht schlecht. Das ging schnell. Man könnte jetzt natürlich sagen, die Schafe wussten das, dass man da reingeht. Aber die Schafe gehen nicht immer rein, auch wenn sie wissen, dass man reingeht. Der Hund muss sagen, ihr geht jetzt rein. Ja. Ja? Freiwillig machen die das nicht. Ja. Ja? Und kann die Star jetzt auch schon eine Herde teilen oder wäre das noch zu viel für sie? Das okay. Ja. Das ist allerdings auch etwas, was ich eigentlich noch gar nicht trainiert habe. Weil wenn ich sie teilen will, dann tue ich die in den Pferch. Ja. Und lass die draußen, die ich halt haben möchte. zum Beispiel die 5 Fuchsschafe oder die Lämmer oder wie auch immer. Ja? Ja, und dann teile ich mir das. Auf der freien Wiese habe ich das noch nicht probiert. Ich hatte mal das, dass meine Schafe im Urlaub waren bei einer anderen Schafgruppe und die teilten sich automatisch. Und dann sollte der Willi diese Schafe holen und dann hat er gesagt, okay, ich könnte jetzt alle holen oder soll ich nur unsere holen? Und dann konnte man ihm sagen, bring mal alle. Und dann hat er alle gebracht, kleine Pause gemacht, Schafe verteilen sich wieder. Und dann hat man ihm gezielt gezeigt, bring nur meine Schafe. Hat sich so automatisch einfach ergeben aus dieser Situation heraus. Ja. Aber bewusst trainiert haben wir das jetzt noch nicht. Okay. Weil man eben die Pferche hat. Ja. Ja. Der Australian Shepherd, der Ursprung des Australian Shepherds ist ja unter anderem in diesen großen FIFA-Ladestationen im Wilden Westen, ja, wo man also nicht nur große Stationen hat, sondern wo sich die Pferche entlang den Eisenbahnlinien über Kilometer erstreckten. Also nicht so 3-4 Pferche oder was, sondern über Kilometer oder Meilen, ja. Und wo irgendwelche Rancher eine Partie Rinder, Schafe, was auch immer anliefern und einer sagt, ich hätte gerne 781 Bullen in vollfleischiger Qualität und die muss jetzt der Hund aus diesen Gruppen heraussortieren in einen Extrapferch beziehungsweise dann nachher in den Eisenbahnwaggon. Ja, und da ist seine große Stärke natürlich. Ja, bestimmte Linien sind dafür geeigneter als andere Linien. Ja, und das, wenn man sich mit der Rasse und den Linien auskennt, kann man natürlich wieder sagen, ich habe eine kleine Schafgruppe oder ich habe 2000 Schafe und dann kaufe ich, oder ich habe Rinder und dann kaufe ich meinen Hund aus der und der Linie. Und dann passt es natürlich. Ja, der Hund aus einer anderen Linie, der vielleicht mehr im Freien gearbeitet hat und Tausende von Schafen hin und her getrieben hat, der ist vielleicht, der kann sicher auch Pferchearbeit, ist aber da sicher nicht hochbegabt. Dann das kann er halt, dann ist er dann Handwerker. Ja. Wenn ich jetzt 1000 Schafe habe und ein paar Pferche, kann ich ja einen Hund nehmen, der begabter ist für die Arbeit an den 1000 Schafen, weil die Pferchearbeit brauche ich nicht so oft und für das tut es dann trotzdem. Dann habe ich ja den Multipurpose-Hund. Ja? Okay. Die Star macht jetzt Platz. Was sie jetzt macht, ist das, die Kette klappert, weil ich das aufmachen will. Und dann ist sie so clever, dass sie sagt, jetzt gehe ich schon mal außen rum, mach du mal auf, dann sind sie draußen. Ja? Er weiß aber nicht, dass ich jetzt erst eine Weile brauche und dass sie erst zur Seite gehen müssen, weil sonst sitzen sie mitten zwischen den Schafen. Ja? Und deswegen ist wieder die Waage, Teamarbeit und Gehorchen, bis ich sage, ich bin jetzt auch mal fertig. Ja? Nicht, dass er sagt, mach mal schneller, damit ich halt die Schafe raustun kann. Ja, und die Star braucht in den allermeisten Fällen nicht in den Pferch zu gehen, sondern es reicht, wenn sie da hinten hingeht, dann kommen die Schafe raus. Ne? Weil sie eine ganz gute Präsenz eigentlich hat. Es ist in sich ein sehr starker Hund, kein weicher Hund. Okay, dann gehe ich jetzt mal zur Seite. Dann geht der Pferch auf und die Schafe sollen jetzt in einen zweiten Pferch, der hier auf der Wiese steht. Star geht jetzt hinter den Pferch. Sie darf jetzt nicht zu weit vorkommen, weil sonst drückt sie mir wieder rein. Und jetzt müssen die Schafe halt aus dem Pferch raus. Wenn sie aber zu weit in Richtung von diesem Tor geht, dann gehen die Schafe ja, nicht aus dem Schaf raus. Jetzt geht sie durch das Gitter von dem Pferch so ein bisschen an die Schafe ran und versucht, die zu schnappen. So, und die Schafe sind etwas unentschlossen und gehen jetzt aber gar nicht aus dem Pferch raus. Das heißt, das ist jetzt eine etwas schwierigere Aufgabe. Star versucht jetzt eben, ohne in den Pferch reinzugehen, die Schafe da rauszukriegen. Und so, langsam kommen jetzt die Schafe raus. Sind aber immer noch nicht so richtig entschlossen, dass alle in eine Richtung gehen würden. So, jetzt entsteht hier Bewegung. Oh, jetzt laufen die Schafe aber leider wieder in den Pferch rein. So, Frau Deckert sagt jetzt, dass sie doch in den Pferch rein sollte, weil das so noch nicht klappt. Jetzt drängen die Schafe alle in die hinterste Ecke von dem Pferch. So, und jetzt geht es da dahinter und versucht, die Schafe rauszudrängen. Oh, da hängt jetzt ein Schaf im Zaun. So, jetzt sind alle raus. So, jetzt gehen wir langsam in Richtung des anderen Pferchs. Die Schafe laufen vorne weg. Frau Deckert macht jetzt das Tor zu dem anderen Pferch auf. So, da hat Star jetzt mal in die Wolle von dem Schaf gebissen. Es ist noch ein Schaf draußen, aber jetzt ist es auch drin. Und schon sind die Schafe wieder in dem zweiten Pferch. So, die Schafe atmen auch ziemlich laut. Ich glaube, die haben sich jetzt auch ein bisschen angestrengt. Und die Schafe sind jetzt schon aber auch so ein bisschen aufgeregt, oder? Na, aufgeregt würde ich nicht sagen. Die atmen jetzt so stark, weil sie halt hergelaufen sind. Ja, mit ihrem dicken Wintermantel im Berg rauf, in dem Pferch, aus dem Pferch rein, raus. Ja, und da hoch schwitzt man halt. Ist auch aber die sind nicht besonders gestresst jetzt? Nee. Man darf auch nicht vergessen, Stress ist ja, wenn es nicht ausartet und zu viel wird, die Würze des Lebens, die einen am Gehen erhält. Ja, positiver Stress. Eustress ist es, glaube ich, ne? Der positive Stress. Wenn es zu viel wird, dann geht es ins Gegenteil. Die Wildtiere brauchen eigentlich einen gewissen Stress, um wachsam genug zu bleiben. Ne? Es raschelt und dann rennt man davon. Dann guckt man mal. Ja? Dann trainiert man sich automatisch auf eine schnelle Reaktion, auf schnelles Wegrennen. Ja. Erstmal Distanz und dann gucken, wer es war. Ja. Ne? Braucht man. Der Kick, wie man so sagt. Man sieht jetzt zum Beispiel deutlich hier die 851 fixiert jetzt dahinter diesen Gattern den Hund. Und die Kleine hier auch, die haben wir ja noch nicht so lang. Und ein Teil steht relativ relaxed denn da hinten, ja, und sagt sich, okay, ich kenne ihn ja schon, ja. Sieh hier, die 851 und die 320, das ist die jetzt da nach hinten geht, das sind die Chefinnen hier. Die 320 ist die Mutter von der 851 und die sind auch leicht hysterisch, die mit den schwarzen Köpfen sind ruhiger, ja, und führen aber die Herde sehr gut. Und deswegen steht jetzt einer hier und einer da und passt eben auf. Sie guckt, was der Ausgang macht und die Tochter sichert sozusagen nach hinten oder nach vorne, nachdem von welcher Seite man das sehen möchte. Ja? Es gibt zwei Möglichkeiten, wenn ich jetzt die Schafe raushaben will, kann ich entweder den Hund hier hinlegen und selber händisch die Schafe raustun. Ja? Oder ich kann den Hund in den Pferch tun, der Hund bringt mir die Schafe ans Tor und ich lasse immer nur das raus, was ich eben raushaben möchte. Weil der Pferch so klein ist für diese vielen Schafe, ist es einfacher, ich gehe selber rein und schicke sie raus und der Hund passt dann von draußen auf, dass sie nicht weglaufen. Ja? Und wenn man dann, sagen wir mal, 6 oder 7 oder 5 raussortiert hat, kann der Hund dann mit dieser kleinen Gruppe woanders hingehen. Er kann sie da hinten einladen, kann für einen Wettkampf üben, können sie in den Hänger tun, was man jetzt halt dann auch braucht. Ja? Also jetzt ist der Plan, ein paar Schafe rauszulassen, die es da dann unter Kontrolle halten soll, aber nicht alle. Das heißt, Frau Deckert geht jetzt in den Pferch und sucht sich ein paar Schafe raus und schickt die nach draußen. So, und Star muss jetzt aber seitlich vom Ausgang liegen bleiben, weil sonst gehen die Schafe nicht aus dem Pferch raus, wenn sie direkt davor steht. Ich quasi der Hund, der von hinten so rechts und links hinter dem Schaf herbuchsiert, bis das Schaf da rausgeht. Ja? Ja, wenn ich jetzt links am Auge ein bisschen wische, geht es nach rechts rüber. Jetzt hat es den Ausgang, sind Platz. So, stellen wir fest, klappt halt doch nicht so ohne den Hund. Komm hier. Lass das sein, Platz. Schon habe ich die Schafe an meinem Ding. Vorne und jetzt wollen wir noch aufmachen. Dann sind sie völlig kooperativ zum Rausgehen. So, jetzt ist der Hund auch im Pferch und Frau Deckert steht an dem Tor von dem Pferch und schiebt jetzt einzelne Schafe raus. Und Star treibt von hinten die Schafe weiter in Richtung Ausgang des Pferchs. So, jetzt sind 4 Schafe draußen. Die restlichen Schafe bleiben in dem Pferch und Frau Deckert holt jetzt Star aus dem Pferch raus. So, jetzt haben wir 5 Schafe aus dem Pferch. Und jetzt können wir anfangen, auf der Trainingswiese für einen Australian Shepherd Trail etwas zu trainieren. Ja? Die Australian Shepherds haben Arena-Trails, das heißt, man hat ein umzäuntes Areal, die Arena, in der verschiedene Hindernisse stehen, Durchgänge, Tore, Pferche, wie auch immer. Und der Hund muss das nach einem bestimmten System abarbeiten. Ja? Gibt es 3 Klassen, der Anfängerhund, da darf der Mensch mit dem Hund und den Schafen durch die Hindernisse durchgehen. Der fortgeschrittene Hund muss schon ein bisschen, da muss der Mensch und der Hund auf eine bestimmte Linie nicht überstreiten. Das heißt, sie haben mehr Abstand zu den Schafen. Und in der Advanced-Klasse hat man ganz schön viel Abstand zu den Schafen. Ja? Die Star wäre jetzt schaftechnisch in Open, genau. Also ein bisschen Abstand, ein bisschen wegtreiben. Ja? Schauen wir mal, ob das funktioniert. Ja? Wenn man aber natürlich jetzt hergehen würde und permanent nur für einen, da gibt es einen bestimmten Kurs bei diesen Trails, also eine bestimmte Reihenfolge, eine bestimmte Route, wie das abgearbeitet werden muss. Wenn man nur auf diesen Kurs trainiert, ist der Hund irgendwann kursbroken. Das heißt, er spult es alleine ab, ohne nachzudenken. Deswegen trainiere ich meistens nur vor den Trails, wenn ich dann zufällig irgendwo hingehe, für diesen Kurs, der da ausgeschrieben ist. Und ansonsten ja, Freestyle, so wie ich mir denke, was ich jetzt machen möchte. Ja, ganz wichtig, um den Hund frisch und gehorsam und neu zu erhalten. Und die Schafe natürlich auch, die wollen ja auch nicht immer das Gleiche. Ja. Ja, fangen wir mal an, ne? Schauen wir mal. Erste Aufgabe, lotse die 4 Schafe und das Lamm, dessen Mutter wahrscheinlich nicht dabei ist, hier vom Pferch weg. Mhm. Ja? Jetzt schicken wir den Hund da rum. So, die Schafe wollen jetzt ganz deutlich zusammenbleiben. Das heißt, sie stehen jetzt vor und hinter dem Zaun und wollen sich aber nicht so richtig trennen. Und Star soll jetzt die Schafe außerhalb des Pferchs vom Pferch wegtreiben. Oh, und ein Schaf ist jetzt über den Zaun drüber gesprungen. Der ist bestimmt einen Meter hoch. Das war recht eindrucksvoll. So, Star übt jetzt Wegtreiben. Das muss sie wohl noch ein bisschen üben. Und die Schafe im Pferch fangen ganz jämmerlich an zu blöken. So, jetzt sind wir einmal über die Wiese drüber und haben diese 4 Schafe einmal diagonal über die Wiese gelotst. So, jetzt sind die Schafe im Galopp zu ihren Kollegenschafen, die noch im Pferch sind, zurückgerannt. Das war nicht so geplant. Und jetzt steht auch noch separat. Also jetzt ist hier so ein bisschen, muss man erstmal wieder Ordnung reinbringen. Die Schafe sind recht störrisch, weil die eben zu ihren Artgenossen zurück in diesen Pferch wollen. So, jetzt sind 3 wieder zusammen, jetzt da wieder zusammengetrieben und 1 steht jetzt noch separat auf der Wiese. Das müssen wir jetzt auch noch irgendwie dazu bekommen. Das Ziel ist, diese 4 separaten Schafe in den zweiten Pferch zu bringen. So, Star gibt ihr Bestes. Jetzt geht es wieder in Richtung des Zielpferchs. Mal gucken, ob es diesmal klappt. Frau Deckert muss aber noch das Tor aufmachen. So, jetzt sind die 4 Schafe in dem richtigen Pferch. Frau Deckert, was war das jetzt? War das jetzt eine kurze Unaufmerksamkeit, die die Schafe genutzt haben? Nun, diese Schafe hat man jetzt einfach so aus dem Pferch genommen. Die gehören nicht familienmäßig zusammen. Ja? Das Lamm gehört auch nicht dazu. Ist natürlich viel schwieriger, als wenn ich Großmutter, Mutter und Kind mitnehme. Ja? Und die sind es auch nicht gewöhnt, weil sie sind eigentlich immer zusammen. Ja? Und das eine Schaf hat gedacht, ich unterlaufe den Hund und gehe zu meinem Lamm, was da hinten steht. Und dann muss der Hund halt aufpassen. Ja? War zu weit weg, musste rennen, hat nicht gereicht, ja? Weil sie so schnell dann auch nicht ist, den Berg rauf. Und beim zweiten Mal hat sie besser aufgepasst. Den sind immer weggelaufen. Ja? Also lernen über Versuch und Irrtum. Ja? Eingepfercht hat es ja einwandfrei, dass das Lamm nicht ganz so mitläuft. Ist auch klar, seine Mutter ist nicht dabei. Ja, weiß man auch nicht, wie man sich orientiert. Aber war ja nicht schlecht. Man hat diese Schafe relativ selten in kleinen Gruppen zusammen, sondern man nehmen die immer miteinander dann. Ja? Dass, wenn der Hund nur an diesen kleinen Gruppen trainiert, verliert sich auch der Outrun, der wird dann einfach kürzer. Ja, und wenn man immer nur 4, 5 Schafe hat oder 3 Schafe, muss der Hund ja nicht so weit laufen, als wenn er eben alle 40 hat. Ja? Und wenn man zu oft an diesen wenigen Schafen trainiert, dann läuft er halt nur so weit, wie er es gewohnt ist, wenn er 5 Stück hat. Und dann ist die Erde gespalten, will man ja auch nicht. Es sei denn, man möchte jetzt trennen, aber in dem Fall ja nicht. Ja? Ein bisschen gucken. Man hat gesehen, es war sehr schwierig, die Schafe hier hochzubasteln. Darunter ging es eigentlich fast von alleine, weil der Hund hier vorne zwischen den Schafen und dem Weg zur Heimat war. Als sie da unten durch das Tor gegangen sind, musste er da schon wieder aufpassen. Da hat es dann versemmelt. Ja, da haben die Schafe gedacht, er passt nicht auf, jetzt hauen wir ab. Schafe wieder zurückgeholt, gut aufgepasst, alle Schafe miteinander, zack, rein. Ja. Man hat auch deutlich gesehen, dass die Schafe nicht reingehen, bloß weil man die Tür aufmacht. Ja, sondern sie gehen rein, weil der Hund an der richtigen Stelle ist. Wenn wir jetzt den Hund hinter dem Pferch schicken, machen wir ja auf in die Richtung, in der die anderen Schafe stehen. Also werden die Schafe wohl recht zügig rauskommen diesmal und da hochlaufen. Also muss der Hund einen Moment dahinter bleiben, die Schafe raustun, die Schafe wieder einfangen, während ich die Tür zumache. Und dann gehen wir miteinander darauf. Ja. Ja? Regel Nummer 1 ist immer, Zäune wieder zumachen, Tore wieder zumachen. Falls irgendeiner von einem anderen Ende Tiere reintut und nicht weiß, dass unten das Tor noch offen ist, dann sind sie nämlich weg. Also wichtig. Und das Ziel ist aber, dass die Schafe jetzt kontrolliert wieder zu ihren Artgenossen zurücklaufen und nicht einfach dahin stürmen. Genau, dass der Hund die langsam dahin bringt. Es könnte ja sein, der Pferch ist auf der anderen Straßenseite. Ja? Und die Schafe sollen ja auch möglichst schonend transportiert werden. Ja, wenn sie renitent sind, dann ist mit schonend nicht mehr ganz so weit. Aber sobald das Schaf eingeordnet wurde und wieder brav ist, muss er schonend weitermachen. Ja? Nicht so viel, nicht zu viel, ne? Nur das, was nötig ist an Einwirkung. Okay. Probieren wir mal, mal sehen, ob wir das hinkriegen. Ja? Platz, Blei, jetzt holt er die Schafe. Ich mache die Tür zu. Wenn man die Tür richtig zu macht, dann alle Blei. So, jetzt habe ich die Schafe. Mach jetzt richtig zu. Da haben wir sie wieder. Bring them back. Lass sie in Ruhe. Bring them back. Ja, einzelne Schaf zurückzubringen, vor allen Dingen, wenn es das Leitschaf ist, ist natürlich sehr schwierig. Haben wir gesehen. So, jetzt nicht übermäßig mit der rumstreiten. Ja? Es ist auch gut warm. Bring her back. Sehr gut. Bleib. Away. Das macht der Hund selbstständig. Ne? Schaf haben wir wieder. Mhm. Bleib. Alles gut. Bleib. Fahren wir so ein bisschen runter, weil der Hund sich auch aufgeregt hat. Ja? Okay. Away. So, jetzt sind die Schafe alle wieder an dem einen Pferch. Vier sind noch außerhalb. Der Rest wartet drinnen. Und jetzt macht Frau Deckert wieder das Tor auf und dann können wieder alle Schafe in dem Pferch. So, jetzt sind wieder alle zusammen. Ich habe jetzt auch wieder deutlich gesehen, der Hund geht sehr weit weg. Und an dem Berg bei der Wärme ist er dann zu weit weg. Mhm. Ja? Dann kommt sie halt doch nicht hinterher. Jetzt geht Baden auf. Gut, jetzt stehen wir hier vor dem Pferch. Die Schafe sind alle eingepfercht. Star hat ihre verdiente Portion Wasser gerade zu sich genommen und hechelt auch ganz stark und schaut aber immer noch sehr aufmerksam zu Frau Deckert. Frau Deckert, vielen Dank. Es war sehr interessant, sowohl dieser Theorieteil als auch jetzt das mal in Action zu sehen. Ich meine, die Schafe sind ja dann auch manchmal ganz schnell dabei, irgendwas zu tun, was sie halt nicht tun sollen. Und es ist schon beeindruckend, wie ein einzelner Hund dann zusammen mit seinem Hirten da so schnell drauf reagieren kann. Also vielen Dank für das Gespräch. Ja, hat Spaß gemacht und ich wünsche Ihnen viele Hörer für Ihr Podcast. Danke. Wiedersehen. Ja, und mit diesen Eindrücken geht die Omega-Tau-Folge zum Thema Hütehunde zu Ende. Es war dann tatsächlich so, es war ein schöner Septembertag mittags, das heißt, es war relativ warm. Und es waren dann auch alle Beteiligten recht erschöpft, sowohl der Hund von seiner Arbeit als auch die Schafe. Also man merkt schon, dass so ein gewisses Stresslevel bei den Schafen natürlich schon entsteht. Das ist ja das Prinzip des Hütens, wie wir gehört haben. Also anders funktioniert es ja gar nicht. Aber ich denke, dann waren auch alle froh, dass wieder Ruhe eingekehrt ist und sie sich dann auch wieder ausruhen konnten. Es ist so eine ganz interessante Sache, weil man kann schon viel erkennen, was der Hund so alles kann und was er lernen kann und welche Kommandos er versteht und so weiter. Aber ein Stück weit ist das eben auch alles irgendwie Instinkt und Intuition. Und da laufen eben auch viele Dinge ab, die man nicht so einfach erklären kann, sondern was wahrscheinlich auch viel auf Erfahrung und einfach auch so nonverbaler Kommunikation passiert, das ist dann einfach sehr, sehr faszinierend. Ich hoffe, ihr habt interessante Einblicke in dieses Thema bekommen und ich möchte mich nochmal ganz herzlich bei Frau Deckert und bei ihren Hunden natürlich bedanken dafür, dass sie sich so viel Zeit genommen haben und so viel Mühe gegeben haben, mir auch wirklich interessante Sachen zu zeigen. Und damit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Omega Tau, Wissenschaft und Technik im Kopfhörer, ist ein unabhängiger und nicht kommerzieller Podcast, produziert von Nora Ludewig und Markus Völter. Omega Tau ist lizenziert unter Creative Commons 3.0, was bedeutet, dass ihr den Inhalt für nicht kommerzielle Zwecke verwenden könnt, ihr dürft nichts ändern und ihr müsst uns als Quelle angeben, wann immer ihr etwas davon verwendet. Weitere Details unter creativecommons.org. Omega Tau findet sich im Web unter omegataupodcast.net. Außerdem findet ihr uns auf Facebook, auf Google+, sowie auf Twitter unter dem Handle Omega Tau Podcast. Wir freuen uns über Feedback, entweder als Kommentar auf der Webseite, auf einer der sozialen Netzwerkplattformen oder via feedback@omegataupodcast.net. Danke fürs Runterladen und Anhören dieser Episode.